What's up, bitches? Hier ist Non-PG, endlich mal wieder, eine neue Folge Non-PG, natürlich findet man uns auf mmaradio.de. Chris ist übrigens auch mit dabei, ich bin Ricky. Warum sage ich eigentlich, wo wir zu finden sind, Chris? Weil das ein bisschen komplizierter ist in den heutigen digitalen Welten. Da ist man nicht einfach mehr zu erreichen, wenn man auf non-pg.de geht, nein, da muss man auf mmaradio.de gehen und dann auf non-pg. Deswegen muss man das immer mal wieder sagen. Ja, wobei man braucht eigentlich nur auf mmaradio.de gehen. Mehr gibt's nicht. Ich sag's deswegen, weil wir also wirklich überrascht sind, wie viele Zuhörer doch sich da draußen tummeln. Jedenfalls sagt iTunes das. Und an dieser Stelle vielen Dank, liebe Hörer. Bleibt uns treu. Ja. Denn, das können wir an der Stelle schon verraten, wir haben eine riesen Überraschung in einer der nächsten Folgen versteckt. Wir verraten natürlich nicht, in welcher Folge, aber also ich würde an eurer Stelle keine verpassen wollen. Nee, das stimmt. Und ich würde, kombiniert mit einem schönen Voting auf unserer Seite, bekommt man auch noch einen Preis. Ja, also das muss man auch noch sagen, sobald wir die 1005-Sterne-Bewertung bei iTunes voll haben, da bewegen wir uns eigentlich im Endeffekt wie so eine Sojus-Kapsel gerade drauf zu. Wenn wir die voll haben, die 1005-Sterne-Bewertung, dann verlosen wir unter allen 1005-Sterne-Bewertern so ein Päckchen Aufklebebilder von so einem WWE-Einklebeheft. Ich habe noch ein paar WM-Bilder. Ah ja, genau, die kriegt er auch noch oben drauf. Die würde ich zurückhalten, bis wir bei 1111 sind. Ja. San Sebastian hat sich auch gerade eingeloggt in den Chat. Hallo. Hallo. Hallo. So persönlich wird man hier begrüßt. Richtig. Und das zu Recht, denn Non-PG ist ja schließlich im Endeffekt, das ist euer euer Realitätsabgleich, damit ihr wirklich dann auch merkt, nee, es ist wirklich ein unfassbar bescheuertes Produkt, was ich da angucke. Es liegt nicht an mir, dass es mir nicht mehr gefällt. Ja. Wo wir schon eigentlich beim Thema sind, Chris. Ja. Diese Monday Night Raw Ausgaben. Ja. Gefühlt, seitdem wir wieder auf Sendung gegangen sind, wird's einfach nicht besser. Wird nicht besser, nee. Aber, nee, wird nicht besser. Ja, also jetzt mal, heute wollen wir mal so gnädig sein und dieses The Rock-Segment natürlich lobend erwähnen. Mhm. Da werden wir vielleicht auch nachher noch kurz drauf zu sprechen kommen. Aber mal ganz ehrlich, wenn du das mit The Rock rausnimmst, dann war das wieder eine katastrophale Raw-Ausgabe. Ach, ich weiß nicht. Das würde ich so jetzt nicht drastisch sagen. Ich fand das grundsätzlich alles mit Dean Ambrose, fand ich sehr charmant. Ich fand es ein bisschen komisch, dass er da mit der Bahn weggefahren ist. Habe ich nicht ganz begriffen. Wieso hast du das nicht begriffen? Das ist halt so ein Symbol. Hat er kein Taxi genommen? Ja, ich glaube, das soll so ein Symbol sein, halt, weil du in New York bist, U-Bahn und so. Mit dem Taxi macht es auch keinen Sinn, da kommst du nämlich nie an, da wo du hin bist, wenn du in New York bist. Mir ist aufgefallen, der ist ganz schön groß, der Bursche, ne? Ja, das ist mir jetzt gar nicht so, also ich habe nicht drauf geachtet, sag mal so. Also als er da zwischen den ganzen normalen Bürgern langgelaufen ist, ist mir aufgefallen, dass der Dean Ambrose ganz schön groß ist. Das ist dann natürlich richtig, aber du musst berücksichtigen, dass da auch einige Leute vielleicht klein sind. Und dann relativiert sich das alles wieder. Das ist wahr, ja. Man muss da jetzt dem Ganzen mal auf den Grund gehen eigentlich und müsste jetzt zum Beispiel so einen 2-Meter-Mann mal in die U-Bahn stellen, um so einen Referenzwert zu haben. Ja, das stimmt, der 2-Meter-Referenzmann. Genau, das ist die Norm, die U-Bahn-Norm, 2-Meter-Mann. Ja, also ich fand, wie gesagt, jetzt diese Raw-Ausgabe auch wieder nicht so prickelnd, aber was definitiv cool ist, dass Dean Ambrose wieder zurück ist. Und ich glaube, das letzte Mal, als wir eine Sendung gemacht haben, das war die von Night of Champions. Und da war unsere Hoffnung ja auch, dass Dean Ambrose uns den Arsch rettet, sozusagen. Mhm. Als erste News hier bei mir steht Roman Reigns verletzt. Ich weiß gar nicht, ob es alle schon mitbekommen haben. Ja. Roman Reigns ist verletzt. Ich sag das gar nicht despektierlich, denn, ganz ehrlich, vermissen tut ihn ja so richtig keiner. Ich habe mir auch schon gedacht, ob diese Auszeit, diese Verletzung eventuell zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist. Er wirkte so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Natürlich hat er alles gewonnen und er hat auch gewisse Reaktionen bekommen, auch wenn sie immer weniger wurden. Aber so richtig hat man sich gedacht, ja, der zieht nicht mehr so recht. Und jetzt kann man mal sich vielleicht neu ausrichten mit dem Burschen. Der kann jetzt mal sich auskurieren, das Creative Team, auch lustig, kann mal sich was Schönes überlegen und dann sollen sie mal schön den Royal Rumble gewinnen lassen, weil ich glaube, nur so kannst du den Typen mal richtig schön nach WrestleMania durchpushen. Also, ich fand das eine Katastrophe jetzt, wie er bei Raw da sein Minisegment da bekommen hat. Ja. Also zwei Sachen. Erstens mal, dieses Segment an sich war für den Arsch und zweitens mal hat es auch überhaupt keinen interessiert in der Halle. Kein Schwein hat sich für Roman Reigns interessiert und warum auch? Er ist halt einfach wirklich wahnsinnig langweilig. Ich kann es leider nicht anders sagen. Er fehlt mir überhaupt nicht. Ich bin so froh, dass der Typ jetzt gerade nicht da ist, weil der würde wahrscheinlich so eine coole Fehde zerstören, was er jetzt John Cena mehr oder weniger macht. Weil ganz ehrlich, auch John Cena brauche ich in der Fehde überhaupt nicht. Also Fehde, klar, Dean Ambrose und Seth Rollins. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde dieser John Cena, der sich da ständig damit einmischt, der geht mir so auf die Nüsse, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, weil seine Argumentation auch so behindert ist. Also Dean Ambrose hat ja nun wirklich einen Grund, ein bisschen sauer zu sein auf Seth Rollins in dieser Creative-Welt. Sprich, Seth Rollins hat ja, wenn man es jetzt mal überspitzt formuliert, versucht, Dean Ambrose zu töten. Ja. Mit diesem Tritt auf die Plastisteine oder was auch immer das dann da am Ende war. Ja. Und John Cena kommt die ganze Zeit wie so ein beleidigtes Mädchen da raus und sagt, ja, aber du hast mir meine Titelchance hast du mir zerstört. Bei Night of Champions, ja. Dass ich zum 16. Mal den Titel kriege. Das hast du mir zerstört. Im Endeffekt ist mein ganzes Leben ruiniert. Ja. Ich habe nicht zum 16. Mal den Titel gewonnen. Das ist doch lächerlich. Gefällt mir nicht. Gefällt mir auch nicht, nein, aber es ist ja klar, was Schema F bei der WWE aktuell ist. John Cena muss immer irgendwie der Go-Through-Guy sein oder der Walk-Along-Guy. In dem Fall jetzt mit Dean Ambrose, dass man ihn da in einem Programm mit John Cena zusammensteckt, dass er schön im Spotlight steht und so. Ah, das ist alles wirklich scheiße. Und ich bin aber wirklich gespannt, wie sie das bei Hell in a Cell machen mit Cena gegen Ambrose. Dann wahrscheinlich im Opener oder so, wer das dann verlieren wird. Ich bin wirklich gespannt. Weil sie werden ja, es wird ja wohl Cena im Main Event entstehen, ne? Nee, es sieht eher danach aus, dass Dean Ambrose im Main Event steht. Ich finde auch, du kannst Dean Ambrose jetzt nicht besiegen. Also, der Typ baut sich da gerade mehr oder weniger was auf. Ich will jetzt auch nicht schon wieder, weißt du, so über die Stränge schlagen, wie man dann schon wieder hört, mit wem der alles verglichen wird, das ist alles Bullshit, jetzt erstmal auf dem Teppich bleiben. Ich glaube, der hat jetzt einfach Glück, dass Roman Reigns gerade verletzt ist. Das war absolut Glück und vielleicht ist es auch so ein leichter Wink des Schicksals. Fandest du, dass das eine kleine Reminiszenz an Stone Cold war mit dem Beer-Truck, mit dem Würstchen-Ding? Ja, genau das hört man ja so ein bisschen immer wieder, dass er angeblich als Stone Cold Steve Austin unserer Zeit oder dass er zu so einem werden könnte. Aber ich musste da auch dran denken, ob die das auch so gemeint haben, dass wir daran denken sollen, weiß ich nicht. Aber ich musste auch dran denken, als er da mit dem Würstchenwagen runterkam. Ich habe mir zuerst gedacht, ja, ist natürlich eine abgespeckte Version von so einem Biertrag. Ja, aber kannst ja nicht mehr durchorgeln da, ne? Da, damals hing ja einfach nur noch der Titantron da runter und da unten war irgendwie ein alter Lappen, der da angeleuchtet wurde. Ja, das wäre aber auch cool gewesen, wenn er da einfach diesen Titantron umgerammelt hätte. Das wäre irgendwie. Nee, also ich fand das Segment und so fand ich ganz okay. Da möchte ich gar nichts gegen sagen. Aber das Problem ist, bis ich da hinkomme, muss ich mich durch dieses elende, verfickte Tag-Team-Match durch Nudeln. Welches? Und, ja, welches? Das, was wir seit Wochen oder seit gefühlten Wochen immer sehen. John Cena und normalerweise Dean Ambrose, nur diesmal kam er halt erst danach, gegen Kane, oder wie ich sie jetzt hier nenne, Candy, Kane und Randy Orton. Und diesmal war halt noch Seth Rollins dabei. Das allein das geht mir schon auf die Nüsse, dass wir das jetzt zum dritten Mal in Folge gesehen haben. Ja. Und dann musst du dich da durchrotzen und in der Halle hat keiner Bock auf den Scheiß und ich habe keinen Bock auf den Scheiß und man hofft halt auch, wann kommt denn Dean Ambrose und hoffentlich ist es irgendwie cool, aber normal ist es ja cool und das zerstört eigentlich so ein bisschen. Das könnte noch geiler sein, wenn John Cena, Randy Orton und, Randy Orton und Kane lasse ich mir noch gefallen, dass die da eine Rolle mitspielen in diesem Angle, aber diese ständigen Tag-Team-Matches, die wirklich zum Sterben langweilig sind, also schlimm. Und ich finde auch diese Paarung, John Cena und Dean Ambrose, das hätte ich niemals, hätte ich das als Tag-Team-Match gebracht, niemals. Hätte ich nicht gemacht. Das passt nicht zusammen. Geht dir das nicht auf die Nüsse? Ja, natürlich geht mir das auf die Nüsse. Es ist einfach Fakt, was da los ist. Sie haben einfach keine Star Power im Main Event. Aber warum muss denn der da überhaupt mit rumhampeln? Warum kann man denn nicht den Dean Ambrose gegen Seth Rollins stellen und von mir aus dann ab und zu mal so ein Ding mit einbauen, dass Randy Orton oder Kane sich mit einmischen? Diesen John Cena Charakter. Ja. Den braucht keine alte Sau. Das würde ja auch wirklich gut passen, dass dieser Rebel, dieser Dean Ambrose, gegen die Authority sich stellt. So. Ja. Das wäre ganz geil, muss man wirklich sagen. Gab's ja so in der Art und Weise auch mit Stone Cold, muss man auch wieder sagen. Ist richtig, ich sag mal so, es kommt ja immer darauf an, wie du das rüberbringst als Worker. Und Fakt ist eins, Dean Ambrose wirkt so ein bisschen mal... Ja, uniker, befreit. So einfach, ja. Befreit, er wird befreit. Genau, was mir nämlich, ich leite mal anders ein, was mir oft auffällt, ist, dass Promos von Triple H oder Stephanie oder so, dass die eigentlich immer ganz cool sind. Mhm. Was war da mit Triple H los Backstage mit John Cena, dass er da sich zum Affen gemacht hat? Das fand ich ja peinlich. Von Triple H? Ja. Ich fand es cool. Da hat er mir gut gefallen. Scheiße. Ich mag das, wenn er so suffisant ist und sich so indirekt über seine eigenen Mitarbeiter lustig macht. Gefällt mir. Ja, fand ich schön. Aber egal. Trotzdem wirken die Promos von den beiden immer relativ gut. Sind ganz gut vorgetragen. Und ich glaube, das liegt daran, dass die halt eben, also die kriegen bestimmt auch irgendwie ein Skript vorgelegt, aber mehr von sich selber damit einbringen können und Sachen vielleicht ändern können. Und so ein Seth Rollins oder so, der ja nicht der schlechteste Mic-Worker ist, aber wenn der halt so eine scheiß Line bekommt und da nichts rumpopeln kann, dann hört sich das halt auch scheiße an einfach. Ja. Also so. Und bei Dean Ambrose hat man jetzt mal wieder das Gefühl, dass der so ein bisschen... Er wird auch seine Lines kriegen, aber dass er so ein bisschen aus sich selber rausspricht. Weißt du, das sind dann halt diese One-Liner, wie die schicken hier die Cruiserweight Division raus oder guck mal hier, war der nicht letzte Woche bei den Rosebuds dabei und so. Das sind genau die Dinge, die einem halt dann irgendwie so ein bisschen zeigen, okay. Und ich gebe aber auch wirklich dem Creative-Team die Schuld, wenn es wirklich mal irgendwie eine langweilige und uninspirierte Promo gibt. Ich traue so einem Dean Ambrose oder Seth Rollins durchaus zu. Ich weiß jetzt nicht, wie die in den Indies abgegangen sind. Bei FCW zum Beispiel hatte Dean Ambrose großartige Promos und großartige Rededuelle mit William Regal und so. Also ich gebe da eigentlich per se die Schuld dem Creative-Team, dass sie da echt ein beschissenes Skript hinknallen. Ich gebe nur noch denen die Schuld. Mhm. Es liegt garantiert nicht an der... Also es gibt bestimmt auch Leute, die das einfach nicht so richtig hinbekommen mit Micwork etc. pp. Aber die meisten Leute, die man, sei es jetzt in Podcasts hört oder von früher kennt, also gerade FCW oder Ring of Honor oder von mir aus auch, jetzt von TNA ist gerade, glaube ich, keiner am Start, RVD war, glaube ich, der letzte, oder? Von TNA, der jetzt, ist auch egal. Dann merkt man ja, dass die Leute schon eigentlich die Gabe haben, Promos zu halten. Ja. Aber es hört sich halt jede Promo gleich an, weil sie halt immer wieder von denselben Leuten oder vom selben Team da gescriptet werden und danach überarbeitet werden vom selben Hans Wurst, der da mit fast 80 Jahren immer noch die Fresse aufreißt. Und ja, es entwickeln sich halt keine Charakterzüge. Altes Lied, aber es scheint ja dann doch irgendwie was möglich zu sein, wenn man jetzt Dean Ambrose anguckt. Weil Fakt ist eins, Dean Ambrose hat seine eigene Art, sowas zu delivern. Das ist wie früher bei CM Punk. Das war halt einfach, ich glaube nicht, dass die Jungs rausschicken und sagen, mach mal. Die werden auch ihre Skripte bekommen. Aber vielleicht widersetzen sie sich dem so ein bisschen, also nicht dem Skript, sondern geben mehr von sich da irgendwie in diese Rolle mit rein. Ja, und denken einfach, ach, leck mich, ich mach das jetzt so. Und solange es gut ankommt, ist vielleicht so wie bei CM Punk, dass die WWE sich da eher zurückhält erstmal und nicht gleich sagt, hey, so geht's aber nicht. Ich weiß es nicht. Aber Dean Ambrose wirkt wirklich richtig erfrischend, bringt Wind in die ganze Geschichte mal rein. Das ist der letzte Lichtblick, den die noch in diesen 3 Stunden da irgendwie präsentieren können. Er ist aber auch ein bisschen anders, der Charakter, als früher. Er ist nicht mehr so weird. Er ist jetzt ein bisschen, ja, so... Wie soll man das erklären? Wie ist sein Charakter? Er ist nicht mehr ganz so überdreht. Er ist nicht mehr so strange, ja. Er ist schon strange, aber es ist im Rahmen, sagen wir mal so. Ja. Und alles, was er macht halt, also seine ganze Art und Weise, Angles zu verkaufen, die sind halt großartig. Egal, ob es jetzt die Geschichte war heute oder gestern bei Raw zu Beginn, als er sich dann im Publikum hinter Seth Rollins gestellt hat. Einfach diese Geste, wie er da steht und nach vorne guckt, Das ist perfekt gewesen. John Cena hätte wieder irgendwie so ein Comic-Gesicht aufgesetzt. Ja, genau. So, das ist perfekt gewesen. Oder auch mit der Geschichte mit diesem scheiß Schleim vor einer Woche. Wie er da im Publikum steht. Das ist einfach, ich glaube nicht, dass du sowas also das kann dir keiner sagen, mach das mal so und so. Das ist Charisma halt, ne? Genau, und das ist eine gewisse Qualität, die er da mitbringt. Und ich hoffe, dass die WWE genau das erkennt. Ich vermute aber, dass es nicht so ist. Ich habe mir das nämlich am Montag oder am Dienstag, als ich Raw geguckt habe, wieder gedacht, Alter, das muss man sich mal vorstellen. Da sitzt dein eigenes Publikum in der Halle, die bezahlen teuer Geld für dich und chanten, wie scheiße dein Produkt ist. Mhm. Das ist eigentlich völlig absurd, oder? Ja, ja, klar. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Vince da aber so ein bisschen drauf steht, die Leute ja, immer mal wieder eine mitzugeben. Nicht. Ja, aber ich meine, er sagt doch immer, wir wollen aufs Publikum hören. Und Triple H sagt das ja auch, wir hören auf unser Publikum. Und das Publikum gibt ja jetzt nicht nur das Brooklyn-Publikum, was mit Sicherheit ein bisschen anders ist, aber es ist ja jetzt nicht so, dass du ausnahmsweise mal eine tote Crowd hast bei so Segmenten wie ein Stier gegen ein Mini-Krokodil. So. Also das ist jetzt nicht so, dass das dann in North Carolina völlig over ist. Also so, und es ist ja auch nicht so, dass John Cena überall abgefeiert wird. Weißt du, was aktuell für mich das Schlimmste bei John Cena ist? Er wird ja noch nicht mal richtig ausgebuht. Es interessiert sich einfach nur keine Sau mehr. Ja, richtig. Er wird geduldet. Muss man darauf achten, wie wenig Let's Go Cena Sucks Chances inzwischen gibt. Gibt's fast nicht mehr. Ja, interessiert auch keine Sau. Interessiert keine alte Mistsau mehr, nee. Und das ist eigentlich, ich weiß auch nicht. Also das kotzt mich an diesem Produkt so abartig an, dass da irgendwie eine Gleichgültigkeit herrscht mit, also. Seitens der Creative Teams, oder? Es kann doch nicht anders sein. Ich meine, jetzt wieder, wenn du. Das ist ja schon, was mir so mal eingefallen ist, als es vor 2-3 Wochen diese Geschichte gab, als das Skript über einen Haufen geworfen ist und sie dann irgendwie da so eine Free-Flow-Show gemacht haben. Wo sie noch während der laufenden Sendung dann rumgebastelt haben, ja. Und das, ergo habe ich mir jetzt mal gedacht, am heutigen Tage mal gedacht, dass ja diese katastrophale Raw-Show ja besser gewesen sein muss als das Skript. Sonst hätten sie es ja nicht über den Haufen geworfen und es verändert. Das ist immer die Frage. Ich habe ein Interview mit einem Writer gehört, der noch jetzt vor kurzem bei der WWE war. Und der hat erzählt, dass die halt wirklich eine Woche da sitzen. Also du kommst halt hin, bist total motiviert. So, das war eine Stellenausschreibung, er hat sich drauf beworben, er war Wrestling-Fan, es war mehr oder weniger für ihn ein Traum, da arbeiten zu können. Er hat losgelegt, total motiviert, und du kriegst am Anfang so ein paar Nackenschläge, wo du dir denkst, ja, ist ja klar, ich bin ja jetzt hier neu, ich muss erst mal lernen. Sprich, du entwickelst eine Storyline, die aus deiner Sicht wirklich geil ist. Wahrscheinlich findet jeder die geil, aber halt, dann geht's halt los. Dann kommt der Erste, der drüber guckt, der darauf nicht so Bock. Ja, ja, ja. Weil er dann irgendwie eine andere Story, weißt du, das ist halt dann der Chefwriter, der dann denkt, ach scheiße, der kann ja keine bessere Storyline abliefern als ich. Da fängt schon Politik wieder an. Und das geht dann so weit, hat er gesagt, dass er irgendwann gesagt hat, ich schmeiß den Job jetzt hin. Das war ein richtiger Wrestling-Fan, so wie wir. Und jeder denkt eigentlich, hey, das wäre doch ein Traum, Storylines zu schreiben. Weißt du, du bist derjenige, der... Ich weiß nicht, ob das so ein Traum ist, Storylines zu schreiben in der WWE, wenn da genau. So ein Triple H oder Vince McMahon immer wieder draufkacken und sagen, ey, Alter, mach mal lieber ein bisschen PG, mach mal bitte ein bisschen smoother die ganze Geschichte. Ich glaube, das ist kein Traumjob. Traumjob per se, irgendwelche Stories für irgendwelche Wrestling-Shows zu schreiben, ist, glaube ich, ziemlich geil. Übrigens, wir haben gerade einen Premium-Zuhörer. Ja, und denn? Ein Premium-Zuhörer. Hallo, Premium-Zuhörer. Ja. Und ich glaube, das ist kein Zuckerschlecken in der aktuellen Phase der WWE, in dieser katastrophalen Phase, Writer zu sein. Ich glaube, das ist richtig scheiße. Und du musst, glaube ich, derbst nur Kompromisse machen, das ist es. Ja gut, aber wie gesagt, man geht ja mit der Vorstellung in diesen Job, dass man das, was man jetzt sieht, irgendwie zum Positiven ändern könnte. Jetzt sitzt du da und hast, lass es einen mittelmäßigen Engel sein geschrieben. Und er wird abgebügelt. Dann guckst du jetzt am Montag Raw an und siehst da, wie ein Mini-Krokodil gegen einen Stier wrestelt. Ja. Das ist halt echt, was willst du sagen, Alter? Ja, da würde ich auch meinen Job hinwerfen. Da wäre Feierabend. Und die Idee, dass irgendjemand das für eine geile Idee hält, das ist das völlig... Das geht nicht in meinen Kopf, wie man bei so einem Production-Meeting sitzt und dann erwachsene Menschen zusammen an so einem Tisch sitzen. Mehrere Millionäre sind da wahrscheinlich dabei. Ich denke, dass Triple H mittlerweile dazugehört. Ich und denke auch, ja. Die dann auf die Idee kommen, ein Plüschkrokodil gegen so einen Affenstier antreten zu lassen. Und das als, ja gut, das sind schöne 10 Minuten. Und danach schickt man The Rock raus. Allein diese. Was ich mir dann immer denke, bei so einer Geschichte wie Torito gegen... Swoggle, fuck. Ist das jetzt irgendwie so die PG-Portion, die sie einpacken müssen in die Show? So, müssen sie weil The Rock da war und Dean Ambrose jetzt so ein bisschen edgy ist und so, müssen sie jetzt echt nochmal so einen Kinderkram reinmachen, um zu rechtfertigen, dass dieses Produkt PG ist? Ich weiß es nicht. Es scheint mir fast so. Ja, weißt, du meinst, dass es so eine Art Auflage ist, oder? Ich weiß es nicht, eine Auflage oder einfach nur irgendeine bestimmte Zuschauerschaft zu bedienen, irgendwie die U-6-Jährigen oder so. Ja, also das kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich das, also ich glaube, es sind zwei Sachen. Erstens mal glauben sie, dass das total lustig ist, wie ja. Hornswoggle da jetzt aussieht. Das ist ja total witzig, so. Mhm. Es ist halt auch so ein Ding, haben wir, glaube ich, auch vor 3 Wochen drüber gesprochen. Das ist halt genau einmal lustig für 1 Minute 5. Aber ja, doch nicht über, also, Wochen und Matches lang. Also da wirst du so einen Scheiß nicht sehen. Und dann glaube ich schon, dass die dann auch denken, ach, das ist was für die Kleinen. Das finden die bestimmt niedlich, wenn da der Hornswoggle im Kuscheltierkostüm durch die Gegend hüpft. Und ja, und das Problem ist halt dann, wie dann so eine Show ausgetüftelt wird und du halt original nach so einem, also man muss sich einfach das mal vorstellen, da kämpft Hornswoggle als Krokodil, als Plüschtier, Mini-Krokodil gegen den Stier. Danach kommt The Rock, der größte Action-Superstar, den es in der Welt momentan gibt. Und danach kämpfen Brie Bella, glaube ich, in einem Handicap. Also diese Absurdität, wenn du diese Show praktisch da zusammenschreibst, das geht in meinen Kopf rein. Ja. Und die wurden ja auch dann direkt bestraft, war Rating 2,63. Holy shit, Schwächste okay. WWE Raw-Rating seit irgendwie Ende Dezember 2012. Und ich glaube, Ende 2012 war das nicht diese Weihnachtsausgabe, als Alberto Del Rio als Face den Weihnachtsmann überfahren hat? Das war, glaube ja, ich glaube, Mick Foley war es, ne? Ja, er hat Mick Foley überfahren. Das muss man sich auch mal vorstellen. Weißt du, das ist, es geht also doch noch schlimmer. Aber das ist natürlich eine Ansage. The Rock ist da dabei. Gut, das war jetzt ein unangekündigter Auftritt. Gehen wir zu The Rock? Ja, wir können hingehen, wo du willst. Ich fand das Tag-Match fand ich super. Tag-Match, welches? Mit dem Triple Superkick. Ach so, ja, diese Six-Man-Tag-Team-Matches sind meistens gut. Ja, das fand ich super. Gut. Ja. Aber sie sind halt auch wieder, ist halt, guck mal, da ist auch wieder ein Punkt, der mich stört. Ja. Du hast gefühlt Dolph Ziggler gegen The Miz, beziehungsweise jetzt The Miz gegen Sheamus, hast du in den letzten 8 Wochen 2 Mal pro Woche gesehen. Mhm. So. Und jetzt wird aber mir sozusagen klar gemacht, gut, das steht jetzt noch nicht fest, dass Sheamus auf The Miz treffen wird bei Hell in a Cell, aber es kann, also ich denke mal, dazu wird's kommen. Und jetzt will man mir praktisch weismachen, dass das jetzt das entscheidende Match ist. Das ist das wichtige Match. Dann denke ich mir immer, Alter, warum muss es denn solche, also warum müssen die Matches immer innerhalb dieser Storyline spielen? Also warum müssen die sich gegenüberstehen? Du kannst doch so ein geiles Tag-Team-Match auch mit anderen Leuten bestücken. Warum muss da Cesaro, den ich wirklich auch gut fand in diesem Match, aber du hast halt wieder die Konfrontation gegen Dolph Ziggler und nimmst damit so diesem Hell in a Cell Moment irgendwie so viel Impact. Ja, ne, weil wenn du die so ein bisschen fernhältst und trotzdem eine Storyline kreierst, dann ist es doch für uns viel interessanter, wenn wir dann endlich dieses Match bekommen. Und jetzt habe ich es aber gefühlt schon seit 6 Wochen gesehen. Mich interessiert das überhaupt nicht mehr, wenn die jetzt bei Hell in a Cell aufeinander. Natürlich nicht, nein. Das ist halt das große Problem. Das ist das, was sie bei NXT richtig machen, dass sie da die Leute wohl dosiert einsetzen. Aber hier geht es einfach nicht. Dann geht es einfach nicht. Warum nicht? Es macht ja eigentlich keinen Sinn. Also es macht keinen Sinn. Sie sollten es machen. Selbstverständlich sollten sie die Leute ein wenig seltener einsetzen oder beziehungsweise die Paarung ein bisschen mehr mixen. Aber du hast ja wahrscheinlich schon alle gehabt. Aber der Buttermann, der hat, um nochmal zu diesem Torito-Ding zu kommen, der hat jetzt auch geschrieben im Chat, dass es halt so die Kids-Portion ist, ne? Und ich glaube, das ist es einfach, dass sie da einfach sich denken, lassen wir mal die Kinder hier also ein bisschen beglücken. Ja. Mein Eindruck von Kindern, die auf Wrestling stehen, ja, die ich ja so in Deutschland dann in den Hallen gesehen habe, habe ich nicht einmal das Gefühl gehabt, dass da irgendjemand Bock auf einen Mini-Kuschel-Alligator hat. Habe ich wirklich nicht gehabt. Das sind eher dann immer die irgendwelche Tischmoves noch in dem Foyer von dieser diversen Veranstaltungshalle probieren und, keine Ahnung, die härtesten Kicks und Action-Tricks ihre Superstars danach machen. Und diese Kindergeschichte, also ich habe manchmal das Gefühl, dass es einfach, dass das die WWE nicht für die Kinder macht, sondern für die Eltern der Kinder. Weißt du, damit die Eltern sagen können, ja, okay, ist ja hier nur mit Plüschtieren und so. Ja, okay, das stimmt. Meinst du, so Meta ist die WWE? Ja, aber ey, jetzt mal ehrlich, wann fandst du sowas geil? Also sahst du mit, wie alt warst du, als Doink the Clown mit seinen 3 Lilliputanern da am Start war? Keine Ahnung, keine 10. So, saßt du da und hast gesagt, oh geil, endlich wieder Dink, Wink und Rink, oder wie die heißen. Ja. Hast du dir auch gedacht, so ein Scheiß. Ja, natürlich. Und das ändert sich auch nicht, weil Scheiße bleibt Scheiße, egal wie klein man ist. Guck mal, ich kann mir doch heute auch einen Kinderfilm angucken oder einen Trickfilm und den trotzdem gut finden. Aber wenn halt so ein Kinderfilm, Kinderserie, was auch immer Scheiße ist und Bullshit ist, ist es halt Bullshit. Ja, ich hoffe, dass es so ein Ding ist, oder was ist, ich hoffe, dass das irgendwann verschwindet, aber ich vermute, es wird nicht verschwinden. Ja, und dann hast du natürlich dann die Geschichte, dass du so langgezogene Promos auch noch immer hast, weißt du, wo du richtig merkst, die müssen halt diese scheiß 3 Stunden füllen, weil du gerade NXT angesprochen hast, ist mir das noch eingefallen. Bei NXT geht es halt rucki zucki, 2-3 Minuten Promo, ja. Das Thema ist geklärt, alles wurde gesagt, ja. Zack. Der Chat ist wieder der beste Chat der Welt. Dink, Rink und Wink waren's. Der ist doch nicht Rink. Paolo, das war Paolo Rink vom VfB. Der hat bei Leverkusen gespielt. Stimmt. Nationalspieler geworden. Ja, einmaliger, ne? War das nicht, Sean Dundee? Der ist immer nur Nationalspieler. Der fliegt ja immer noch auf. Ich merke, it's Beat the Clock Challenge bei mir. Ich verliere meine Stimme so ein bisschen. Scheiße. Ja, ne, ja, siehste. Kann man nichts machen. Aber, ich wollte gerade irgendwas sagen. Stimmt das im Chat? Nee, wir wollten zum Klopskopf kommen. Zum Klopskopf? Ich war auch vor den Kopf gestoßen, als ich diesen Namen für diesen Mann, für diesen wirklich sehr prachtvollen Mann gehört habe. Rusev oder was? Klopskopf. Wer ist denn das? The Rock. Was? Wer sagt denn sowas? Menschen. Ich war wirklich schockiert. Ich habe gestern mit einer Person gesprochen und ich habe ihr erzählt, dass The Rock bei Raw war. Diese Person ist auch WWE-Fan oder guckt die WWE. Und dann habe ich gesagt, ey, The Rock war da, muss man wieder Rock gucken. Nee, ist ein Klopskopf. Das ist ja eine Frechheit. Das ist wirklich, also das ist eine hodenlose Frechheit, Marin. Aber das muss man wirklich mal sagen. Also das finde ich wirklich unfassbar frech. Du bist auch ein bisschen ausgemarkt, oder? Ja, pass mal auf. Das hat nämlich genau alles gleich mal gezeigt, was die WWE momentan vermissen lässt. Erstens mal, endlich mal wieder ein Überraschungsmoment. Wann hatten wir das letzte Mal, dass wir einen positiven, sage ich gleich dazu, Überraschungsmoment hatten? War es für dich kein Überraschungsmoment? Ja gut, du hast gewusst, dass er kommt, aber ich hab's nicht. Ich wusste es nicht, ich hab nichts gelesen, ich wusste es nicht. Ich wusste, dass er in New York ist, ich hab's aber völlig, ich hab die ganzen Gerüchte, hab ich gedacht, ja genau, The Rock kommt heute. Ich muss mal kurz hier was ans Volk sagen, der Zermi ist gerade in den Chat gekommen. Du hast mich betrailed, du hast mich verpetzt. Moment, ich habe dir gesagt, bevor du jetzt hier durch die Decke gehst, habe ich dir gesagt, ich weiß nicht, wer genau mich da kontaktiert hat. Dann tut's mir leid, dann identifizieren wir diese Person noch, die mich betrunken hat. Ja, da muss ich nochmal nach. Ich habe gesagt, es war einer der Leute, mit denen ich regelmäßig im Kontakt stehe. Da gehört der Sermi dazu und sind noch ein paar andere gemeint. Oh, nochmal ein Research, ja. Aber ich bin ausgemarkt. Und Moment, ich wollte nur ganz kurz wissen. Du hast aber mitbekommen, dass er in New York ist und dass es die Gerüchte gab. Nee, ich habe nichts gelesen. Ach so, okay, weil das habe ich nämlich mitbekommen. Gerüchte gelesen, ne. Hey, wenn du das, es ist jetzt natürlich schwierig, sich in die Situation zu versetzen, aber für mich stand fest, als ich die Gerüchte gehört habe, also man wusste, er ist in New York, ganz klar, und dann gab es halt die Gerüchte, ja, New York und Brooklyn, das ist ja gar nicht so weit voneinander entfernt, da könnt ihr doch mal vorbeigucken, da habe ich mir sofort gedacht, ja genau, in der heutigen Zeit wird die WWE das nicht ankündigen, wenn The Rock kommt. Hättest du es auch ausgeschlossen oder hättest du es für möglich gehalten? Weil ich habe es völlig ausgeschlossen. Ich habe es auch ausgeschlossen. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass er in New York war. Und wie du sagtest, sie haben ja damit dann gespielt, dass es einen Special Guest gibt, ne? Hat ja Cole, glaube ich, das ein oder andere Mal erzählt. Und einmal kann ich mich erinnern. Ja. Und ich dachte aber, da meinen sie die, Krebskranke, weil fällt halt nichts anderes ein. London hieß die oder wie hieß die? Nee. Aber jeder weiß, wer gemeint ist. Ja. Ja, ich dachte, sie meinen sie. Kathy Lee Gifford. Nee, so hieß die nicht. Das nicht die aus South Park? Nein. Ich dachte, sie meinen die Alte. So, jetzt, wie gesagt, deswegen Überraschungsmoment. Du kannst weiter überlegen, wann es den letzten positiven Überraschungsmoment gab. Dann hast du endlich mal wieder tolles Micwork gesehen. Also nicht diese random, obwohl es sind ja eigentlich random Promos, aber halt immer geil vorgetragen. Also es ist ja nicht so, dass The Rock uns jedes Mal was Neues erzählt, er verpackt es halt immer nur ein bisschen geschickter und es funktioniert, Punkt. Dann diese Kurzlebigkeit, das war eine relativ lange Promo, die aber vorbeiging wie im Flug. Ja. So, und der Hauptpunkt, den ich da bei diesem Rock-Auftritt verspürt habe, war der Wunsch nach mehr. Ich habe gedacht, das könnte ich jede Woche haben oder häufiger. Dann habe ich das letzte Mal bei Raw gedacht, ey Mensch, davon mal ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen Brie Bella, hätte ich mal Bock drauf. Also das ist mir wirklich also in den letzten Wochen nie untergekommen. Also für mich hat The Rock all das verkörpert, was der WWE fehlt. Ist dir eingefallen, wann du den letzten Überraschungsmoment erlebt hast in der WWE? ich weiß es wirklich nicht mehr. Nein, ich weiß es echt nicht mehr. Ja, es gab wahrscheinlich keinen in den letzten 10 Jahren. Es gab wahrscheinlich keinen. Deswegen, ich fand's super, dass sie das so durchgezogen haben, ohne ihn. Also sie haben ihn wohl 3 Sekunden zu früh angekündigt. Also Rusev war noch in seiner Promo und haben sie schon einen Tweet rausgeschickt. Hey, The Rock bei Raw. Ja. Haben wir oben schon den Hashtag eingeblendet oder was? Ja, nee, sie haben einfach so einen Tweet rausgehauen, damit die Leute ja schnell umschalten, weil es war natürlich Football-Halbzeit und so, wo wir wieder bei diesem Thema sind mit, okay, dein Produkt ist so scheiße, dass du dich praktisch nach anderen Produkten richten musst, genau, wenn die ihre Letdowns haben. Ja, das ist auch... ja, auch die Überlegung finde ich irgendwie komisch. Also ich weiß jetzt nicht, wie es beim Football ist, aber wenn ich Fußball gucke und das Spiel interessiert mich und das Spiel ist gut, dann, und wir gehen davon aus, dass es keine Tagesschau oder Tagesthemen oder sonst irgendwas innerhalb der Pause gibt. Die Highlights. Dann bleibe ich eigentlich schon am Sender hängen. Also da würde ich jetzt nicht umschalten und gucken, was mal bei Raw so los ist. Deswegen, ja. Ja. Ach so, Rock hat selbst getweetet 3-2-1 oder was? Irgendwie sowas, ja. Das finde ich aber schon wieder cool. Das finde ich aber geil. Ja, ja, natürlich war es geil. Also ich habe es ja sowieso nicht mitbekommen. Für mich war es ich saß wirklich da und habe mir so gedacht, Alter, ich halte das hier nicht noch länger aus. Es war wirklich so genau dieser Moment, weil ich nach diesem Stierkampf, ja, Stier-Alligator-Kampf, wirklich vom Glauben abgefallen bin. Weil das war mir einfach zu viel. Davor dieser Scheißdreck mit diesen 2 alten Weibern da, wo ich mir auch gedacht habe, was soll denn der Scheiß? Was wollen die denn mit den 2 alten Bürsten da? Wen juckt das denn? So, dann hast du dieses Segment, weißt du, wo ich mich auch immer so ankotze. Ich finde das, also diese Frauen, die tun mir alle leid, dass die Krebs haben. Und das ist schlimm. Und ich find's toll, dass sie es besiegt. Gar keine Frage. Aber dieser scheiß WWE, nehme ich das alles nicht ab. Alles nur PR. Das fing doch schon bei dieser Beer-Star-Geschichte an und so. Und da habe ich immer ein schlechtes Gefühl. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist egal, es dient dem guten Zweck. Aber dieses sich da hinstellen als... Sie laben sich ja da drin in dieser Unschuld, in diesem... Das ist so ekelerregend. Und ich habe das in keiner Sportart bis jetzt so erlebt wie in der WWE oder wie beim Wrestling. Also nee, ich finde das dann besser wie in der Bundesliga, dass sie dann einfach so ein Badge aufs Trikot machen, so alle Mannschaften. Ja, mit diesem mit diesem Badge zum Beispiel bei Raw oder bei der WWE und mit diesem rosa Band da und alles, da habe ich kein Problem mit. Finde ich alles in Ordnung. Aber sich da immer hinzustellen als Wohltäter und eigentlich nur davon profitieren zu wollen, dass da irgendwo drüber berichtet wird, wie die WWE sich wohltätig gegenüber den krebskranken Frauen verhält, beziehungsweise den brustkrebskranken Frauen, das stinkt bis zum Himmel. Und deswegen finde ich das immer so anwidernd. Also das ist ganz ekelerregend, wirklich. So, und dann, Gott sei Dank, hat The Rock meinen Tag gerettet. Und auch Dean Ambrose mit Abstrichen. Aber bei Dean Ambrose muss ich halt Abstriche machen wegen John Cena. Es tut mir wirklich leid. Ja, ich freue mich aber wirklich schon wieder auf Dean Ambrose jetzt bei der nächsten Ausgabe Raw. Ich weiß es nicht, ob ich SmackDown mir geben werde. Es sind diese 15 Jahre Show. Das muss ich gucken, ja. Und mit Edge und Christian, das wird, glaube ich, gut so. Nee, da hast du was falsch verstanden. Mit Edge und Christian, die Show war am Montag. Die haben eine Show gehabt nach Raw. Und, aber die war nicht so gut. Die war nicht, hast du gesehen? Ja, es war jetzt nicht schlecht oder so. Christian war ganz lustig und Edge ging eigentlich auch. Edge sah irgendwie jünger aus wie je zuvor. Aber es waren, also die Momente, die sie so rausgesucht haben, fand ich jetzt, war okay. Mein Gott, also... Es geht ja nicht lange, geht eine Stunde, kann man sich schon mal angucken, aber ich habe mir mehr erhofft, sagen wir mal so. Müssen sie mehr machen. Da sollen sie da im Headquarter sich ein schönes Studio aufbauen und dann sollen sie mal ein bisschen just in time da so ein bisschen flexibel ein paar coole Sachen machen, wie dieses SmackDown 15 Jahre Ding. Das finde ich ganz geil. Mit Edge und Christian, Alter, perfekt. Ich freue mich eigentlich drauf, muss ich sagen. Ich guck's mir heute noch an. Ja, das kannst du dir mal angucken. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Katastrophe gewesen, aber habe ich mir mehr erhofft. Ich weiß auch nicht. Wie fandest du grundsätzlich die Promo von The Rock mit diesem Clang and Bang und so? Da hab ich mir schon gedacht, okay. Nee, fand ich alles gut. Ja, ich habe mir, als er das erzählt hat, habe ich mir gedacht, okay, diese ganze 4 AM-Geschichte, dass er mega krass ist, in Miami aufsteht mega früh, dann dorthin fliegt, da mit der Bahn hinfährt, dann dort weiter trampt und so. Ja, okay, so er kann es halt performen wie kein anderer in der Geschichte dieser Unterhaltungsart. Aber habe ich mir gedacht, okay, da hätte vielleicht ein bisschen mehr Kreativität reinkommen können. Aber nichtsdestotrotz war es fucking awesome und er ist einfach der Beste am Mike. Nicht nur das, sondern das Ding ist, glaube ich, auch damals gewesen, wo es mir richtig auf den Sack ging, als er das jede Woche gemacht hat, ja, oder jede zweite Woche, also dieses Programm mit CM Punk und danach mit John Cena hatte, dann ging es einem halt einfach auf den Sack, wenn er jedes Mal erzählt, ja, hier, da stehe ich, hast du ja gerade alles erzählt, ja, dann denke ich mir mal, halt die Fresse und erzähl mal was anderes, aber wenn das natürlich hier ab und zu so einen Auftritt gibt, so einen Überraschungsauftritt, dann funktioniert das hervorragend, dann bin ich völlig zufrieden damit, dann warte ich auch auf jede einzelne Catchphrase von ihm, also das ist, das passt für mich, voll und ganz. Aber, ja, und ich, ich fand das Jay-Z Zitat fand ich auch ganz geil und so, das fand, war geil, war geil. Ich habe ja gehofft, dass er seinen Namen so buchstabiert wie Jay-Z dann, dieses J-A, do the sizzle und so, das hätte ich geil gefunden, wenn er das gemacht hätte. Aber was mich gewundert hat, dass die Crowd beim Thema Jay-Z, die sind schon ein bisschen drauf eingegangen, aber nicht so sehr, wie ich es mir gedacht hätte. Also, weil Jay-Z, berühmtester Rapper aus Brooklyn, hätte ich gedacht, dass er noch mehr abgehen drauf. Dann habe ich hier noch Keys, Jay-Z, da fährst du immer gut in New York, ne? Das scheint zu funktionieren. Wo war eigentlich Paul Heyman? Ja, war nicht dabei. Das war nicht dabei, ne? Genauso war wie die Wyatts ja seit Wochen nicht mehr dabei sind. Was? Genauso wie die Wyatts ja auch seit Wochen nicht mehr dabei sind. Ja, das stört mich aber nicht. Ja, pass auf. Ich bin gespannt auf die Split-Geschichte, aber wie fandest du das Working, den Work von Rusev, als er aus dem Ring geflogen ist, war ein bisschen sehr billig, oder? War ein bisschen schlecht. Ja, das irgendwie in dem Moment kam es mir gar nicht so schlecht oder irgendwie vor. Ich habe es zweimal gesehen, ja. Ich habe es dann auch bei, was war denn das? Irgendwo gab es das noch bei WWE.com auf dem YouTube-Kanal und so. Da habe ich es auch nochmal gesehen und dann achtest du halt mehr auf solche Sachen. Das stimmt schon, aber was ich noch ansprechen wollte, es gab ja danach die Berichte, dass die WWE absichtlich The Rock angewiesen hat, keinen Rock Bottom zu zeigen oder keinen People's Elbow gegen Rusev und dass es halt nur diese Schläge gibt. Mhm. Das halte ich für absoluten Schwachsinn. Warum? Pass auf, weil ich behaupte, dass es für, also diesen People's Elbow oder diesen Rock Bottom oder so, das würde Rusev überhaupt nicht mehr schaden. Das ist alles Quatsch mit diesem Mehrschaden und so. Das glaube ich in 100 Jahren nicht, dass das dann irgendwie so ist, oh nee, jetzt können wir den nicht mehr ernst nehmen oder so ein Scheiß, nachdem er gegen Jack Swagger gewrestelt hat und so ein Schwachsinn. Was ich mir eher vorstellen kann, ist, dass The Rock aus dem Fiasko von WrestleMania 29 gelernt hat. Also sich in einem Match bei so einer Aktion, nämlich die Leiste da irgendwie war das doch, oder? Leistenbruch oder so? Ja, die Leiste, Leistenbruch. Richtig. Und soweit ich weiß, ist der Typ momentan sehr gefragt und hat viele Filme auf seinem auf seiner Agenda stehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Rock Bottom, auch wenn es jetzt nicht der härteste Impact-Move ist, aber prinzipiell mit so einem riesen Koloss trotzdem die Gefahr besteht, dass du dir irgendwas zerrupst oder so. Und über so ein People's Elbow, da müssen wir nicht drüber sprechen. Ich meine, The Rock wiegt, was wird der wiegen? 120 Kilo und springt da halt auf dem Holzbrett. Also da ist auch Verletzungsgefahr für The Rock eher vorhanden. Und ich glaube eher, dass The Rock gesagt hat, Leute, wir können viel machen, aber ich kann ja keine Verletzung riskieren oder sowas. Ja, und ich fand es auch völlig okay, die Punches. Fand ich absolut okay, aber weißt du, dieses... Mir geht's ja schon wieder darum, ich habe ja letztes Mal erzählt, ich will jetzt Bullshit-News der Woche machen, habe ich verworfen, weil warum soll ich mich mit scheiß News auseinandersetzen, aber wie dann wieder überall geschrieben wurde, das ist ja ganz klar, warum man das gemacht hat, damit man Rusev schützt. Da habe ich mir so gedacht, so ein Scheißdreck, das interessiert die doch ein Scheiß. Also es ist doch jetzt nicht so, dass die bei Rusev darauf achten, wie der dasteht. Ganz im Gegenteil, du kannst ja dann, wenn es da wirklich diesen Impact-Move oder wirklich einen Finisher von The Rock gab, der hat ja auch nicht nur Impact so als Move als solches, sondern auch im Gedächtnis, so du weißt, Alter, es gab mal dieses Aufeinandertreffen, noch, Ne? Und was auch total dagegen spricht, ist, dass Rusev anderthalb Wochen vorher bei SmackDown von Big Show den scheiß Knockout-Punch kassiert hat. Da fand ich, sah Rusev schwächer aus als jetzt im Segment mit The Rock, weil da habe ich mich echt gewundert, dass sie diesen Knockout-Punch da gebracht haben von Big Show. War mir auch scheißegal, aber da habe ich gedacht, Mensch, also dafür, dass sie ihn jetzt so pushen wollen und so. Und auch dieses Gequatsche mit, habe ich dann gelesen, ja, mögliches Match gegen Rusev bei WrestleMania. Ich hab gesagt, Alter, ihr seid da nicht mehr ganz dicht in der Birne. Und dann vor allen Dingen immer unter die News drunter schreiben, also man kann sich nicht sicher sein, ob es so ist. Also weißt du, immer noch so, wir haben zwar Backstage-Informationen, dass darüber geredet wird, aber es könnte auch nur ausgedacht sein von uns. So in der Art. Das ging mir schon wieder auf den Nüsse tierisch. Ja, ich wollte es noch kurz mit den Wyatts ansprechen, oder du hast es ja auch angesprochen, dass die jetzt wohl gesplittert werden und also prinzipiell mal abwarten, ich meine, da kann man noch nicht viel dazu sagen, aber dass sie jetzt off R genommen worden. Das fand ich gut irgendwie. Weil fand ich auch gut. Und ich finde auch die Vignette von beiden, von Luke Harper und Eric Rowan, finde ich super. Ich fand das großartig. Von Eric Rowan fast noch besser jetzt, was es da am Montag gab. Und die haben auf jeden Fall beide Potenzial, auch als Singles-Worker zu glänzen. Wobei ich nicht weiß, was die beide für Mic-Work haben. Ja, also der Luke Harper soll wohl angeblich ganz gut sein. Und warte mal, Luke Harper ist der mit dem schwarzen Bart, richtig? Mhm. Ja, genau. Eric Rowan, der soll wohl noch nicht so gut sein. Aber ich kann es dir nicht sagen, weil ich habe von beiden zu wenig gehört, um es einzuschätzen, einschätzen zu können. Aber ich fand diesen Cut, den sie da gemacht haben, auch ungewöhnlich für die WWE, aber richtig. Weil die Wyatts haben überhaupt nichts mehr ausgelöst, so an Reaktionen bei mir. Keine Ahnung, ob es irgendwo noch 5 Verblendete gibt, die total abgegangen sind, wenn die Vögel... Gab ja offensichtlich welche, saßen bei Raw hinter den Kommentatoren. Da habe ich mir also auch gedacht, Alter, ihr guckt auch regelmäßig Wrestling, oder? Und ich find's eigentlich ganz gut, dass man da so eine neue Geschichte erzählen will. Ja. Ein paar Sachen gehen mir ein bisschen auf den Sack, dass angeblich die Ascension mit Bray Wyatt jetzt zusammenkommen soll. Glaubst du das wirklich? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber es hält sich ja hartnäckig, dieses Gerücht, muss man dazu sagen. Aber das passt überhaupt nicht irgendwie zusammen, finde ich. Also warum soll man ein perfektes, zusammenpassendes Team trennen, um Bray Wyatt mit 2 Vögeln zusammenzustecken, die erstens mal, glaube ich, nicht, ich glaube nicht, dass die ein großes Tag-Team in der WWE werden. Das glaube ich nicht. Die Typen haben kein Charisma, beide nicht. Nee, beide nicht, nein, richtig. Deswegen sind sie ja nicht ohne Grund, wenn sie wirklich so großartig wären, wie sie bei NXT gemacht werden, wären sie ja jetzt nicht 2 Jahre oder so bei NXT. Von Anfang an, also und sie wurden, wird ja versucht, die zu pushen auch bei NXT. Mhm. Und hast ja jetzt gesehen, beim letzten Match, bei diesem Rückmatch bei NXT gegen die Lucha Dragons oder wie die Vögel heißen, da hat sich ja auch schon wieder keine Sau für die interessiert. Ja. Weil die halt einfach öde sind und ja... Ist natürlich, wenn du die jeden wegsquashen lässt, entwickelt sich daraus so ein kleines Interesse, sage ich jetzt mal, und dann macht man da auch mal irgendwie so ein Kampfschrei mit oder so, aber nichtsdestotrotz möchte ich Ascension schon eigentlich bei Raw und SmackDown sehen. Ja, um überhaupt wieder Bewegung da in diese ganze Tag Team Division zu bekommen. Ja. Das finde ich auch. Aber den Split findest du gut, dass man die Wyatts auseinanderbringen möchte? Finde ich gut. Ich weiß gar nicht, ob ich den Split des Tag Teams gut finde, Rowan und Harper, weil ich fand sie als Tag Team wirklich sehr, sehr gut. Ich hätte auch damit leben können, dass man die einfach von Bray Wyatt splittet und den beiden einfach mehr Aufmerksamkeit schenkt. Das Mikrofon in die Hand zu geben und so und denen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, wie gesagt, zu geben, aber meinetwegen können die auch Singles beide ein bisschen was an den Start bringen, wobei ich glaube, dass Eric Rowan abkacken wird. Das wird nichts. Ich glaube irgendwie bei beiden, dass die, also... Ja, Luke Harper hat Potenzial. Glaube ich auch. Potenzial. Aber glaubst du nicht? Doch, glaube ich auch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die als Gruppe gut sind. Also, dass einfach diese drei zusammen als Stable, als Gruppe, wie auch immer man sagen will, dass das Besondere ist den dreien. Und ich habe auch irgendwie so die Befürchtung, dass Bray Wyatt alleine, dass ihm da irgendwas fehlt, so. Also, mal abwarten. Ich würde jetzt nicht sagen, nö, das kann nichts mehr werden und so, aber es muss ja irgendwas passieren, denn das Hauptproblem war, dass er jetzt 100-mal seine Promos da gemacht hat, die gingen jedem jetzt auf den Sack, seine Art zu wresteln ist auch bekannt gewesen und ja, irgendwie fehlte jetzt irgendwie. Mit den Matches kann ich noch ganz gut leben. Ja, keine Frage. Ja. Keine Frage, die Matches gegen die habe ich auch überhaupt nichts einzuwenden. Aber so insgesamt wirkte das ja so ein bisschen festgefahren und das relativ schnell. Wie lange sind die jetzt dabei? 1,5 Jahre? Also in den Hauptshows? Ungefähr. Nee. 1,5 Jahre schon? Ja, auf jeden Fall letztes Jahr, also als wir aufgehört haben mit Non-PG, da liefen die Vignettes und ich weiß, kurze Zeit später müssen sie dann in Erscheinung getreten sein. Ich hoffe, dass es dem ganzen Ding gut tut, weil ja. Ich mag ja eigentlich Bray Wyatt, aber momentan geht er mir auch auf die Nüsse. Also mal gucken, was da kommt. Übrigens, hast du mitbekommen, dass so ein Regisseur mit den dreien gerne einen Film drehen würde? Ja, so ein Slasher oder was? Ja, so ein Horrorfilm irgendwie. Ja, weiß nicht, kann ich mir gut vorstellen, ja. Habe ich mir auch gedacht, wenn man die Vignettes sieht und so, finde ich eigentlich ganz cool. Absolut, das fände ich geil. Können sie ruhig machen. So, ich fange jetzt einfach schon mal mit ein paar Hörerfragen an, weil wir haben so viele, es könnte sein, dass sich da einige Themen sowieso dann noch ergeben. Oder hast du jetzt noch was ganz Spezielles? Nee, nein. Pass mal auf. Komatik hat geschrieben. Ich habe ja die alle vor ein paar Wochen schon hier abgelegt, muss ich selber erstmal gucken. Also er liebt This episode, hat er geschrieben. Also wahrscheinlich die letzte. Was für ein geiler Rant am Anfang. War das geplant? Ich habe noch eine Frage für euch. Also erstmal zum Rant. War nicht geplant. ich habe noch eine Frage für euch. Wer ist am 31.12.2014 WWE Champion, Intercontinental Champion, United States Champion, Tag Team Champion und Divas Champion? Also Ende des Jahres. Wer hält da die 1, 2, 3, 4, 5 Titel? Tja. WWE Champion würde ich jetzt Brock Lesnar sagen. Ja, würde ich auch was sagen. Ja. Was, United States Champion meinetwegen. Sheamus, würde ich vielleicht sogar bei Sheamus bleiben. Eric Rowan. Luke Harper. Kann man, ja, könnte man auch so sehen. Ja. Ist eigentlich egal. Rusev, Chris. Das würde Sinn machen. Ja, das würde Sinn machen, dass der den US-Title hat, Rusev. Das würde Sinn machen, dass er so, ja, Rusev. Aber das könnte auch sein, dass sie sich dann wieder denken, oh nee, da ist der Titel ein Klotz am Bein und Rusev ist eigentlich schon größer als der United States Titel. Aber es würde doch zu der ganzen Situation passen, dass er den US-Titel hat. Und würde dem Titel wieder mehr Bedeutung verleihen. Ja, stimmt. IC-Champion, meinetwegen Ziggler immer noch. Ziggler oder, ich meine, diese Midcard-Titel, die kannst du dir echt in die Haare schmieren. Ja. Was weiß ich, vielleicht ist es aus Cesaro. Man will es ihm nicht wünschen. Champions. Usos, Stardust, Goldust, wenn Ascensions kommen, könnten die ja. So, weißt du, so eine Überraschungsgeschichte da irgendwie landen und bei TLC in einem total kaputten Match irgendwie. Ja. Ist mir aber auch so egal. Also da, weißt du, mir ist es egal, wer diese Titel trägt. Da sind wir wieder beim Punkt, der mir auch am Montag aufgefallen ist. Denn zum Beispiel Goldust und Stardust, seitdem die diesen Titel haben, verlieren die jedes beschissene Match. Jedes Match. Und da denke ich mir immer, Alter, was soll denn das? Dann hat Jimmy Uso gegen Stardust bei Superstars ein Match gehabt. Ja, habe ich mich gefreut auf das Match. Das Match war auch gut. Aber wer gewinnt? Jimmy Uso. Völlig clean. So, dann denke ich mir so, Alter, wieso muss man seine Champions so runtermachen? Das verstehe ich einfach nicht. Und dann gegen die Top-Contender, gegen diese eigentlich eine Storyline aufbauen sollen, da sind wir wieder bei dem Thema und wo mir dann klar gemacht werden soll, hier bei Night of Champions oder dann jetzt halt bei Hell in a Cell, ist das ein wichtiges Match. Nee, habe ich einfach keinen Bock mehr drauf, weil ich es schon tausendmal gesehen habe. So sieht's aus, ja. Also ich glaube, dass es einer von denen. Star und Goldust immer noch sind. Und Divas Championess, Age. Allein schon um CM Punk einer auszuwischen, würden sie, denke ich mal, den Titel bei AJ belassen. Ja. Die CM Punk-Chance waren nicht so ausgeprägt, Nee, haben sich so ein bisschen abgekühlt. Aber die Überlegung, warum AJ wieder den Titel hat, hab ich das letzte Mal schon erzählt? Nee. Es ist ja eigentlich merkwürdig, dass die Frau des am meist gehassten Wrestlers plötzlich den Gürtel trägt, den Titel. Und die Überlegung ist ja, vielleicht machen sie das, um AJ von CM Punk fernzuhalten, weil wenn du den Titel trägst, musst du den bei den Hausshows verteidigen. Und wenn du den Titel nicht trägst, wirst du halt als Diva nicht bei jeder Hausshow eingesetzt und hast mehr Freizeit. Ja, und dann, was ist da die Schlussfolgerung draus? Naja, sie halten damit AJ von CM Punk fern. Also sie wischen ihr und ihm eins aus sozusagen, weil sie nicht mehr so oft zu Hause sein kann, wie in der Zeit, als sie keinen Divas Champion-Titel trug. Denn erinnere dich, da hat sie überhaupt keine House-Show-Matches bestritten. Obwohl sie im Engel mit Paige war. Aber sie hatte dann Matches, Paige hatte, glaube ich, Matches gegen Nikki Bella oder so. Ah, okay, Conspiracy. Ja, klar, überall ist Conspiracy. Everywhere is Conspiracy. Geronimo, TNA sucks, schreibt wieder. Und er erklärt erstmal, kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, wir haben gerätselt, ob er das ist oder so. Und er sagt, sucks bezieht sich auf TNA. Starke Ausgabe, Jungs. Zwei Stunden vergingen wie im Flug. War wirklich großartig. Auch diese Woche stelle ich euch eine Frage. Was würdet ihr von einem Young Generation Stable halten? Besetzung, die Jungs vom Foto. Ach so, da gab's ja damals das Foto Steen. Wie heißt der nochmal? Hideo. Hideo Itami. Finn Baylor, Kevin Steen. Ja. Adrian Neville und Sami Zayn. Richtig. The Bunny. Also praktisch als Adrian Dings spielt jetzt gerade das Bunny hier. Wie heißt der Vogel? Great Khali. Nee. John Cena? Justin Gabriel. Das wäre geil. Justin Gabriel. John Cena unterm Bunny. Ja, hoffentlich bleibt er dafür immer. Nee, aber was würdest du von so einem Stable halten? Finde ich gut. Es gab ja schon mal so eine Idee mit Legacy, mit Manu. Kannst du dich noch erinnern? Mit Legacy? Wo der Lockenkopf Legacy noch dabei war. Ja, ja, genau. Mhm. Der Samoan-Typ da, dann Cody Rhodes. Wo sich da immer wieder hieß. Ted DiBiase, Manu hieß der. Okay. Und Randy halt als Anführer. Das hat auf jeden Fall Sinn gemacht und ich fand Stable aber scheiße, muss ich wirklich sagen. Und Na, Nexus ist näher ja liegend, oder? Das war ja eigentlich so ein Stable Nexus aus. Auch, ja, ja. Aus jungen Leuten. Ich weiß, es ist halt immer schwierig, wenn du so eine Gruppe bringst, bleibt aber meistens... Aber Nexus hatte im Schnitt nicht so viel Potenzial wie jetzt die fünf, die wir gerade aufgezählt haben. Ja, gebe ich dir recht, aber ich habe trotzdem das Gefühl, wenn du die als Gruppe bringst, bleiben definitiv welche, oder weißt du, bleiben einfach fein hinten über so. Hm? Also es werden sich vielleicht unter Umständen ein, zwei herauskristallisieren, die dann vielleicht auch Fäden werden und so. Aber irgendwie würde ich es besser finden, wenn jeder seinen eigenen Einstand sozusagen bekommt. Ja, auf jeden Fall wäre auch fürs Produkt, glaube ich, ein bisschen besser. Obwohl es eigentlich als Stable ist, es natürlich mal leicht, einen Impact zu machen. Aber es ist halt schon, es gab es halt schon mal mit Nexus. Ja. So ja. Diese Geschichte. Und ich glaube auch Kenta passt da nicht rein so richtig. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie sie das jetzt mit diesem Tag Team machen. Für, Prince DeWitt auch nicht so richtig. Ja, ich würde sagen, man kann schon so ein Stable machen, aber ja, da muss es schon was richtig Großes vielleicht sein. Vielleicht auch mit diesem einen Typen, mit diesem Biker, wie heißt der? Habe ich wieder vergessen, Brian Corbin oder so. Ja, den finde ich gar nicht schlecht. Klickt noch nicht so richtig bei mir, aber ich finde ihn nicht scheiße. Ja, das ist ja schon mal was. Ja, William C. Richard. William C. Richard! Der schreibt, weil ihr von den besten Pay-Per-View-Event geredet habt, muss dann in der letzten Ausgabe gewesen sein, wie fandet ihr ECW One Night Stand 2005 bis 2008? Ja, großartig. Das waren mit die besten Pay-Per-Views, das waren mit die besten Pay-Per-Views der letzten 10 Jahre. Muss ich sagen. Fand's großartig. Kannst du nicht noch an das, Entschuldigung, mein Sprachzentrum setzt gerade ein bisschen aus. Rey Mysterio gegen Sabu erinnern? War das bei dieser ersten Geschichte? Zweite, glaube ich. Ich glaube, die habe ich nicht gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe drei Stück gab's, richtig, gell? Oder vier? Gefühlt war gab's drei Stück, genau. Ich habe auch drei in Erinnerung und ich habe eins davon nicht gesehen. Opener vom ersten One-Night-Stand war Randy Orton gegen Kurt Angle. Ja, das habe ich gesehen. Das war sick, die Crowd war geil. Ja. Orton wurde erstmal eine geschallert von einem Fan. Das war auch schön und ach, großartig. Ich liebe die Dinger. Ja, ich fand die auch hervorragend. Ja. Aber ist halt jetzt wieder, wenn du das jetzt in dieser Zeit zeigen wollen würdest, dann braucht man sich einfach nur die letzten Jahre der ECW als Franchise der WWE angucken. Ja. Da weißt du Bescheid, wie der Scheiß aussieht. Weißt du Bescheid. Kannst du dich noch an das Debüt von ECW bei Cypher erinnern? Nee. Mit Sandman und so. Oh, es war so schlecht. Ich habe mich so gefreut. War das mit diesem Zombie? Mit dem Zombie, der verprügelt wurde, der derbst viele Kendo-Stick-Schläge an den Kopf gekriegt hat. Und ich habe mich so gefreut auf die Show. Ja, und hab gedacht, Alter, wie geil, machen sie da in ihrem Hochglanz-Porno-Produkt, machen sie da nochmal eine Hardcore-Porno-Show. Nein, auf gar keinen Fall. Entschuldigung. Jetzt kommt eine sehr, sehr lange E-Mail. Ich hoffe, ich krieg die noch zusammen. Normal lese ich die immer vor, damit ich die einigermaßen fließend hier vortragen kann. Aber es sind doch schon 4 Wochen jetzt her. Und zwar der Patrick hat geschrieben. Er hat geschrieben, hallo Leute, ihr dürftet mich kennen. Patrick Stork oder Storki oder Storch, wie auch immer. Endlich schaffe ich es mal, eine Mail an euch zu richten. Da mein Text sehr lang wird, erstmal meine Fragen. Chris, jetzt geht's los. Was sagt ihr zur aktuellen Lage von TNA? Ich gucke TNA sehr, sehr gerne seit mittlerweile über 2 Jahren und das Programm ist wirklich toll. Also erstmal das. Guckst du gerade noch TNA? Nee, kann ich nicht ertragen. Ist für mich nicht zu ertragen. Dieses Ladder-Match, habe ich natürlich geguckt, ne? Hardy Boys muss ich gucken. Gegen die Wolves und gegen Team 3D. Das war natürlich sick, ne? Aber ich denke mir dann immer, Alter Jeff, lass deinen Vertrag da auslaufen. Du bist 37, Junge. Reiß dich am Zippel. Geh noch mal zu Vince. Bieder dich da ein bisschen an. Möglicherweise wirst du da weggebitcht. Du wirst mit Sicherheit, oder nicht mit Sicherheit, eventuell wirst du da dann richtig weggejobbt oder so. Aber verdienst noch mal eine schöne Schnitte Geld. Aber tu dir diese sicken Ladder-Matches und so nicht mehr an. Das ist einfach lächerlich. Und dann sehe ich da 24 Leute in der Arena. Das geht einfach nicht. Und dann eingespielte Crowd-Reactions. Ja, klar, da gibt's bei SmackDown auch, aber da sind ja wenigstens noch ein paar tausend Leute in der Arena. Plus dann noch dieser Satz, der sich bei mir eingebrannt hat, als ich diese New York Impact Show gesehen habe, als da irgendwie auch nur gefühlt 250 Leute in der Arena waren und Taz gesagt hat, oder dieser Mike, wie heißt der, Mike Tenay? Nee. Ja, genau. Ja, doch, gesagt hat, ja, voll die Bude, da hat nicht mal mehr das Kommentatorenpult ans an den Ring gepasst. Und da hab ich mir gedacht, Alter, was? Und ich kann es einfach nicht ernst nehmen. Und ich bin wirklich enttäuscht auch von der Qualität der Shows. Du findest sie ja ganz geil, aber ich kann es nicht ertragen. Ich brauche Big-Time-Feeling. Ich finde die Shows gut. Also es sind mit Sicherheit auch Segmente dabei, die sind nicht so gut. Ja. Und also jetzt die letzte Sendung zum Beispiel, die war halt echt enttäuschend. War schlimm oder was? Ja, nee, nicht die Qualität der Sendung war enttäuschend. Das Opening-Match zwischen Samoa Joe und Austin Aries war eigentlich ganz gut. Aber du hast halt da einfach, es fehlt die Crowd halt. Also es ist ja auch nicht so wie bei Ring of Honor, dass du zwar nicht so viele Leute am Veranstaltungsort hast, aber dafür ist das Ding halt voll und die Leute geben Gas, sondern es sind halt irgendwie so, ja, so richtig Bock hat keiner auf die Shows, so wirkt das dann irgendwie. Aber die Shows an sich finde ich eigentlich ganz gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da langweile oder dass ich mir denke, oh, was ist denn das für ein Dreck? Ich mag auch EC3 wirklich, also für mich ist das eine absolute Frechheit, dass sie den vom Hof gejagt haben in der WWE, weil der Typ ist eine Wucht. Kann ich nicht nachvollziehen, wie man so jemanden, also wie man dieses Talent nicht erkennen kann. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Und ich finde, qualitativ sind die Matches ganz okay. Du hast, wie gesagt, auch immer ein paar Ausreißer dabei, aber den Vorteil, den TNA gegenüber Raw hat, ist halt einfach diese Stunde fehlt halt. Also die Raw dann hat. Der Bastian schreibt gerade, dass bei TNA so ziemlich jeder an der Fehde ist und bei der WWE ist es das Gegenteil. Ich muss aber auch nochmal verteidigend dazu sagen, dass ich habe keine Zeit, noch eine Wrestling-Show zu gucken. Nee, aber pass mal auf, ist doch ganz einfach. Es gibt ja auch einen Grund, warum du dir diese Zeit nicht nimmst. Also sagen wir mal so, wenn TNA dich begeistern würde, würdest du unter Umständen einen Weg finden, dir das noch anzugucken. Also es ist ja ganz klar, du guckst also, Ich bin ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Verzeihung. Nee, mach. Ich bin ganz ehrlich, es gibt nur eine Show, auf die ich mich in der Woche freue, und das ist NXT. Ja, bei mir ist es NXT und Impact. Impact und auch Ring of Honor, aber Ring of Honor ist das Problem, dass ich mich da immer, also das ist halt schwieriger hier zu gucken. Und das nervt mich dann immer, wenn ich dann da das halbe Internet durchsuchen muss, bis ich da was finde. Mhm. Also ich will das dann relativ leicht wegkonsumieren können und da freue ich mich drauf. Und Raw freue ich mich halt wirklich nur. Nee, da freue ich mich nicht drauf, sondern es ist halt so ein Pflichtprogramm. Das ist wie die Tagesschau. Es ist so ein Pflichtprogramm. Ja, und es ist wirklich immer sehr, sehr interessant, was sie machen so, weil ich mir halt denke, das ist die verdammte Flagship-Show der WWE und da muss doch mal irgendwann was passieren. Aber man ist immer wieder von Woche zu Woche. Ja, genau, das sage ich auch immer. Man ist immer von Woche zu Woche begeistert fast schon, wie scheiße es dann doch wieder geworden ist. Ja, das stimmt. Und also insgesamt mag ich TNA sehr. Ich freue mich auch wieder. Zum Beispiel, lustigerweise habe ich mir heute noch so gedacht, Mensch, heute Nacht kommt ja endlich wieder Impact. Also weißt du, so, das da habe ich bei Raw nicht mit diesem selben Gefühl, sondern ich denke, ah, heute kommt ja wieder Raw. Weißt du, so, da muss ich ja morgen mir wieder 2,5 Stunden Zeit für Dreck nehmen. Und so denke ich mir, dann kann ich mir morgen wieder 1,5 Stunden schönes Wrestling-Programm angucken. Ja, okay, das ist aber schön, ja. Ja, also ist mit Sicherheit, haben die das Wrestling nicht neu erfunden, aber man kann sich's mal angucken. So, weiter geht's in der E-Mail. Jetzt muss ich gucken, jetzt bin ich nämlich hier verrutscht. So, hier. Der TV-Vertrag von TNA mit Spike läuft zum 31.12. aus und Stand jetzt ist noch kein neuer Sender gefunden. In Deutschland sowieso nicht. Dafür ist TNA in England weiterhin sehr erfolgreich und bald startet eine neue Staffel British Bootcamp. Und bei neuesten Tapings aus Bethlehem hat man über den in Tokio stattfindenden Pay-Per-View Bound for Glory in Zusammenarbeit mit WrestleOne hinaus aufgezeichnet. Ich kenne nicht die Spoiler, aber vielleicht beste Schachzug. Das ist jetzt einfach nur so eine Standsaufnahme. Warte mal, Schachzug, meiner Meinung nach. Was sagt? Ach so, genau, ja. Das war eigentlich doch noch ganz wichtig. Er sagt, ob das nicht ein bisschen bescheuert ist, dass du praktisch schon im Voraus jetzt das tapest, was das Ergebnis deiner mitwichtigsten Show des Jahres ist. Sprich, Bound for Glory findet statt, aber alle Ergebnisse wurden ja mehr oder weniger schon gespoilert, weil eben schon Tapings stattfanden für die Zeit nach Bound for Glory. Ich glaube, dass TNA einen Scheiß auf Bound for Glory zurzeit gibt. Das sieht man daran, dass sie die Card erst so spät veröffentlicht haben, dass es keine Stories gibt, die irgendwie da in dieser Card großartig verarbeitet werden. Und ich glaube wirklich, dass die sich halt jetzt einfach nur versuchen zu retten und einen neuen Fernsehdeal irgendwo rauszuschlagen. Ich glaube, die scheißen da drauf. Und ich persönlich find's nicht wichtig, weil ich lese mir die Spoiler nicht durch. Natürlich, wenn ein Titel wechselt, dann bekommst du es halt mit. Aber ich lese mir die Spoiler an und für sich nicht durch und konsumiere das einfach so weg, wie es halt kommt dann. Also wenn Mittwoch oder Donnerstag früh eine neue Folge gekommen ist und dann gucke ich mir die an und ich gehe da relativ spoilerfrei eigentlich an die Sache ran. Und deswegen stört's mich nicht so sehr. Wäre natürlich geiler, wenn es eine geile Bound for Glory Card gegeben hätte. Aber ich finde das schon so befremdlich mit in Tokio und so. Ich weiß auch nicht. Gefällt mir auch nicht. Ja, also deswegen kann man mal so machen, aber ist natürlich immer gefährlich. Aber zum Beispiel NXT macht das ja auch. Gut, die spoilern damit nicht in Pay-Per-View oder so, aber wenn du dich jetzt auf NXT freust, glaube ich nicht, dass du die Spoiler liest, oder? Liest du die NXT-Spoiler? Nein, lese ich nicht. Ich lese grundsätzlich nichts mehr. Ich lasse mich hier jedes Mal überraschen von dir, was du für ein Füllhorn für schöne Informationen für mich hast. Alle habe ich. So, jetzt kommt erst der Brief von Patrick. Ja. Jetzt wird aber Honig um den Mund geschmiert. Da schäme ich mich fast schon, das vorzulesen. Zunächst mal wollte ich nochmal offiziell sagen, wie viel Spaß es in Berlin gemacht hat. Ohne MMA-Radio wäre ich nie dazu gekommen, UFC ab Dezember 2013 zu gucken und natürlich auch nicht zur UFC nach Berlin zu reisen. Also danke dafür. Und das Hörertreffen war toll, obwohl für mich die zwei Bier sehr müde gemacht haben. Naja, dann wollte ich beide von euch loben. Ricky, du weißt ja schon aus Berlin und merkst es ja selber, danke übrigens für die Lorbeeren bei der Tobi und Ricky Show im Juli, wie gerne ich euch in egal welchem Podcast zuhöre. Mittlerweile höre ich sehr, sehr viele Podcasts und die Art, wie ihr die Sendung macht, ist einfach eine ganz besondere und wirklich sehr tolle. Es macht Spaß, es ist lustig, aber man lernt auch was, wie bei MMA Radio, immer wieder. Zu Chris. Nee, möchte ich nicht hören. Kann ich sagen. Man kann mit Lob nicht umgehen. Ja, ich möchte du weißt ja gar nicht, ob es Lob ist. Aber du kannst auch mit Kritik nicht umgehen. Mit Kritik kann ich auch nicht umgehen. Ja, richtig. Ich möchte es dann trotzdem den Hörern erzählen. Du kannst den Text bitte, wenn es Kritik ist, kannst du es vorlesen. Jetzt stell dich nicht an wie so ein Kindergartenkind, sondern. Ich will jetzt hier weiterkommen. Ich will meine Top 5 präsentieren. Halt mal ganz ruhig. Ich finde, wenn sich jemand. Jetzt erzähle ich dir was. Ich finde es hervorragend. Meine biologische Uhr tickt außerdem. Ja. Ich bin seit 84 Stunden wach. Ich finde das total toll, dass uns Leute Mails schicken mit Fragen oder mit Anregungen oder einfach. Ich finde das auch von allen Leuten toll. So, wirklich? Ja, und dann finde ich, wenn ich dazu aufrufe, dann ist es meine verdammte Pflicht, das auch vorzulesen, weil sonst hat es ganz einfach schon folgenden Effekt. Ja. Es schreiben andere Leute dann auch nicht mehr und schicken keine Fragen. Nee, das kann ich scheiße erklären. Selektierte Leute, die braucht man einfach nicht vorlesen, aber 99,9% der restlichen Leute, die können gerne Briefe schreiben und ich will es vorlesen. Ich will es vorlesen. Zu Chris kann ich sagen, dass ich deine Art, wie du Podcasts machst, einfach sehr besonders finde. Die Chemie zwischen dir und Ricky passt und daher passen auch die Episoden. Man merkt, dass du bestimmte Themen gut findest und das Knowledge hast. Dass du mich nicht mehr folgst, ist mir egal. jeder, wie er will, aber dass du mich blockst, finde ich etwas doof. Ich lese gerne deine Tweets, aber wenigstens kannst du mich nicht in deinen Podcasts und auch nicht bei Audioboo blocken. By the way, ich bin mir sicher, demnächst wird man sich in Hannover begegnen. Ich hoffe nur, ich erkenne dich und spreche dich an. Jedenfalls. Ganz im Ernst. Warte, es geht noch weiter. Jedenfalls wäre es mir eine Freude, dich kurz in Persona kennenzulernen. Nee, mir wäre es keine Freude. Ich möchte nicht angequatscht werden von fremden Leuten. Ich auch nicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, falls ihr bis hierher gelesen habt. Ich freue mich wirklich extremst auf die nächste Berlin-Geschichte mit MMA Radio. Das muss ich sagen. Gibt's einen Hint? Macht weiter so bis UFC Berlin 2. Ja, auf jeden. Da zimmer ich mir mit dir richtig einen rein. Und der Peter soll seine Alte mitbringen, da geht's richtig ab, da schwöre ich dir einmal. Ein großer Fan. PS, letzte Woche für die MMA Radio-Ausgabe ohne Chris. Achso, nee, das ist was Internes, okay. Da geht's nur darum, dass er gern dabei gewesen wäre. Okay. So, nächste Frage. Nächste Frage. Hast du es jetzt überstanden, Chris? Alles gut. Okay, Sven. Hey, Ricky, bitte nimm dir. Oh, und das ist eine gemeine. Aber ich musste vorlesen. Ich hab's ja gerade eben selber gesagt. Hey, Ricky. Geht's bitte um deinen Penis? Bitte, nee, da wär's nicht gemeint. Hey, Ricky, bitte nimm dir nie wieder. Warte mal. Hey, Ricky, bitte nimm nie wieder Talk of Honor-Einladung an. Das ist ja der Horror, bei denen zuzuhören. Egal, meine Frage. Roman Reigns ist verletzt und fällt aus. Also, das ist schon ein bisschen länger her. Was glaubt ihr, verändert sich jetzt in der WWE? Ändern sie ihre WrestleMania-Pläne? Das ist die Frage von Sven. Also ganz kurz zu der Talk of Honor-Geschichte. Will ich ganz kurz was dazu sagen. Ich war auch ein bisschen überrascht. Ob der Scheiße, die da vorzufinden war, oder was? Aufgrund des Niveaus, ja. Aber ich glaube Also das soll jetzt kein Gebäsche gegen Manu sein, weil das war noch eigentlich der Hellste da im Stall. Aber ich meine, es waren halt dann Anrufer dabei und oh, naja gut. Aber zurück zur Geschichte, ob sie jetzt WrestleMania. Ja, das ist natürlich. Ach so, ganz kurz. Da muss ich nochmal was sagen zu diesem Thema Anrufer. Das werden wir irgendwann definitiv nochmal machen und dann machen wir eine gesonderte Sendung, wo wir Anrufer annehmen. So. Ja. So, jetzt aber zurück zu Roman Reigns. Die große Unbekannte natürlich in dieser Frage ist, wie lange wird Roman Reigns ausfallen? Jetzt hat man natürlich bei diesem Interview bei Raw gehört, sooner eher früher, denn später. Man munkelt so 4 bis 6 Wochen dauert es noch. Ach nur? Ich würde ihn ja dann definitiv länger aus den Shows nehmen und würde ihn echt zum Rumble debütieren lassen. Meinetwegen als Number One oder 30 Entry. Die Frage ist halt, ob dann, also wenn seine Musik ertönt, das Schlimmste, was ihm dann passieren kann, ist, dass er halt nicht die Mega-Reactions kriegt. Also die Leute werden schon jubeln, aber... Ja, aber was ist dein Plan mit Roman Reigns? Der Plan kann doch nur sein, ihn fett weiter zu pushen. Ich gehe davon aus, dass sie genau das machen. Aber ich sag dir, was mein Plan wäre. Ich würde ihn als Heel versuchen zurückzubringen. Ich weiß, es geht jetzt völlig gegen den Strich, was die WWE aktuell macht. Ja. Aber ich würde ihn als Heel wiederbringen. Weil du, also aus meiner Sicht hat man ganz klar gemerkt, dass Roman Reigns nach relativ kurzer Zeit eigentlich all das verloren hat, was sie vorher in ihm gesehen haben. Er hat noch nicht das Micwork, er hat noch nicht die In-Ring-Skills und er ist beim Publikum nicht over. Ja. Also warum, das hat mich so ein bisschen in abgeschwächter Form an Rocky Maivia erinnert. Mhm. Weißt du, einfach, also warum das jetzt mit aller Gewalt durchdrücken und die Leute wieder damit irgendwie auf den Sack gehen und du darfst nicht vergessen, es kommt auch ein Daniel Bryan zurück, wahrscheinlich dann um diese Rumble-Zeit herum. Also warum wieder dann so diesen Konflikt mit den Fans wählen? Vielleicht würde ein Heel Roman Reigns mehr Sinn machen aktuell. Nein, ist das. Du hast derbe Probleme, Top-Faces irgendwie gerade zu kreieren und Roman Reigns ist einfach Textbook. Aber du hast doch mit Dean Ambrose und dem zurückkehrenden Daniel Bryan Top-Faces. Dann kommt noch was, es deutet sich ja aktuell so ein bisschen in Randy Orton-Turn an. Ist mir, ja, aber... Hättest du auch noch jemand. Aber was nützt dir denn Roman Reigns, wenn er vom Publikum nicht so angenommen wird? Richtig, wie völlig richtig. Aber dann lass ihn wenigstens so ein bisschen weirder rüberkommen oder irgendwie ein bisschen kantiger oder so. Aber Roman Reigns ist für mich der Bilderbuch-Face. Und ich glaube auch, dass man mit ihm als Face Erfolg haben kann. Und ich glaube auch, dass man mit ihm als Face bei den Fans over werden kann. Ich glaube es schon, weil er den Look hat und weil er ein geiles Moveset hat. Ich mag seine Matches, muss ich wirklich sagen. Ich stehe auf seine Matches und er hat natürlich diese Impact-Moves mit dem Superman-Punch, mit dem Spear, mit diesem Apron-Dropkick und so. Das finde ich alles ziemlich geil. Du sagst, sein In-Ring-Work ist nicht so geil. Ich finde es völlig okay für seine Statur oder was. Wie lange? Man merkt immer halt an, dass ihm was fehlt. Also er hat halt nicht diesen Weg über die Indies nehmen müssen. Was ich will damit nicht sagen, dass man unbedingt mal in den Indies gewesen sein muss, um dann ein großer Worker zu werden oder so. Okay. Aber man merkt ihm schon an, dass er halt einfach noch nicht so lange dabei ist, wie zum Beispiel in Dean Ambrose. Und das Ding ist, Roman Reigns nehme ich die Rolle als Wrestler nicht ab, sondern das ist jemand, der Moves, die er sich irgendwo mal halt dann so drauf geschafft hat, die er da halt abspult, aber er wirkt Wrestling nicht, also Wrestling ist für ihn so, das wirkt so ein bisschen hölzern alles, ja, damit kann man auch Erfolg haben, hat man bei John Cena gesehen, aber es kommt halt für mich noch dazu, dass er auch das Micwork nicht hat, das du brauchst, um wirklich total overzukommen. Er hat eins, da gebe ich dir recht, das ist der Look, den hat er definitiv. Ja, und ich hab's auch gerade bei Superstar. Ich habe es auch gerade bei Twitter mitbekommen von der Marin, die Alten, die Mädels, die fahren voll auf den ab und ich glaube, das ist der Weg. Mit dem musst du einfach face weitergehen, weitermarschieren. Ja, es gibt viele Leute, die natürlich dann auch bei Frauen oder so gut ankommen. Ja, aber genau. Ich glaube, du brauchst dann ist ein Faktor. Gar keine Frage, ist so, definitiv. Aber ich glaube, du brauchst noch mehr und es sind vor allen Dingen sind das für mich nicht die entscheidenden Punkte. Für mich ist wirklich das Entscheidende, wie er Promos hält. Gerade als Face finde ich das sehr, sehr wichtig. Wie er Promos hält, finde ich wichtig, weil als hier hast du immer noch die Möglichkeit, einen Manager an deiner Seite zu platzieren oder sowas. Aber als Face ist es eher ungewöhnlich, dass du dann ein Sprachrohr dabei hast. Ja. Also ich will nicht ausschließen, dass er nicht overkommen wird, aber ich finde es schon sehr bedenklich, wie die Reaktionen zuletzt jetzt waren und dass wirklich keine Sau sich darum gekümmert hat, was mit Roman Reigns jetzt bei Raw da war. Jeder war froh, als das Segment so schnell vorbei war. Und es, mal abwarten. Warte mal einfach mal ab, wenn er zurückkommt. Ich denke, das wird ein Indikator sein, wie, ja, die, da kannst, ja, wie die Leute auf ihn reagieren, wenn er dann kannst du dann kommt. Gleich sehen, ob der klickt oder nicht. Ja, also und jetzt ist bei Raw ein bisschen enttäuschend. Ja, das war definitiv enttäuschend. Natürlich auch die ganze Promo von ihm, das ganze, die ganze Vignette war scheiße. Also du merkst, wie er zwischendrin immer gewartet hat auf Reaktionen. Also es wurde ja vorher aufgezeichnet, aber er ging praktisch davon aus, dass es an der Stelle muss ja eigentlich das Publikum klatschen. Genau. Aber kein Mensch hat reagiert. Und ein großes, großes Problem sehe ich auch an seinem Entrance-Song. Der scheppert nicht. Ich mag den. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. So dieses, dieser erste Ton, der einfach dann alles weghaut. So, ich weiß, was du meinst. Ich mag den Entrance-Song sehr. Ich denke auch, dass der irgendwann kriegt er irgendwas Gesungenes mit irgend so einem. Mir graut schon davor. Ich weiß jetzt schon, dass Roman Reigns mir wenn der Face bleibt, hasse ich den in einem Jahr so sehr wie jetzt John Cena als Charakter. Das habe ich dir vor einem Monat oder so gesagt, dass Roman Reigns auf dem besten Weg ist, der neue John Cena zu werden. Ja, das deutet auch alles darauf hin, dass sie das so möchten. Ja. Und das Einzige, was uns davor bewahren kann, ist halt, dass es null Reaktionen gibt, wenn er zurückkommt. Dann könnte sein, dass die WWE sich da nochmal irgendwie was Neues überlegen muss, weil sie halt gezwungen sind. Also du kannst ja den Typen dann, natürlich kannst du ihn pushen, aber wenn sich keiner dafür interessiert, macht's wenig Sinn. Vor allem, wenn du dann so Typen hast wie Daniel Bryan und Dean Ambrose, die total over sind, unter Umständen. Ja. Ja, wie gesagt, also da gibt's so ein paar Stellschrauben, die man noch bearbeiten könnte. Er muss definitiv am Micwork ein bisschen besser werden und der Entrance-Song, der muss scheppern. Da kann man noch was drehen, das stimmt. So, Buttermann hat uns natürlich auch eine Frage geschickt. Morgen, Jungs. Nach Daniel Bryan ist nun mit Roman Reigns ein weiterer potenzieller Top-Guy in Rehabilitation. Also ihr merkt schon, das ist alles ein bisschen länger her, die Geschichte. Aber egal, wir lesen jede Frage vor. Hierzu meine Fragen. Erstens, lässt die WWE ihre Angestellten zu hart, / oft arbeiten? Raw, SmackDown, Main Event, Superstars, House-Shows, PR, Pay-Per-Views, etc. pp. Also machen wir erstmal die Frage, müssen die zu oft worken? Ja, sehe ich auch so, aber viel zu machen. Wahrscheinlich ist es so, aber ich glaube, früher war es noch mehr. Was jetzt nicht heißt, dass es okay ist. Ja, ja, also in den 90ern hatten sie noch mehr Shows. Ja, da hatten sie Heat, Velocity, Raw, SmackDown. Nee, nicht TV-Shows, sondern sie hatten dann auch House-Shows unter der Woche und so. Jetzt sind die ja immer nur am Wochenende. Und früher hatten sie auch unter der Woche House-Shows. Ja. Ja gut, da haben sie jetzt die ganzen anderen Shows, Superstars Main Event. Die machst du ja nur Dienstag. Die werden ja alle am Dienstag getaped. Ja. Aber ich finde auch, also ich finde es sowieso blöd, dass die dann auch bei jeder Show ein Match bestreiten müssen. Ja, das ist auch so ein Ding bei Roman Reigns. So. Dass der ja so viele Matches. Ja, dass er bei jeder Show auftritt. Ja. Und Match bestreitet. Das ist genau dasselbe jetzt wie mit Dean Ambrose. Man muss wirklich aufpassen. Jetzt war der bei Main Event, bei Raw, SmackDown ist der. Das ist einfach zu viel. Das ist zu viel. Es nutzt sich ab. Wie auch das Beispiel, was wir vorhin hatten mit Bray Wyatt. Eine Koryphäe, möchte ich ja fast schon sagen, am Mikrofon. Aber wenn du halt immer, mehrmals die Woche so eine Promo cuttest, dann wird's halt langweilig, ne? Ja. Das ist so. Ja. Ja. Zweite Frage, hat die WWE nach dem Abgang von CM Punk und dem Verletzungsproblem ein gutes Co-Main-Event zu booken? Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja. Warte mal. Hat die WWE nach dem Abgang von CM Punk und dem Verletzungsproblem ein gutes Co-Main-Event zu booken? Haben sie ein Problem damit, ein zweites geiles Match auf die Karte zu bringen bei einem Pay-Per-View? Ach so. Ja, aber das haben sie eigentlich schon immer. Also mit CM Punk hattest du dann eine Messina versus Fragezeichen und dann immer noch CM Punk und das war halt mega geil immer, ne? Es war die Matches waren eigentlich immer ganz gut, das stimmt, aber es wirkte halt dann manchmal so von der WWE so im Stich gelassen, sage ich jetzt mal. Also gerade, ich erinnere mich da sofort an CM Punk gegen Chris Jericho bei WrestleMania 28. Eigentlich, weißt du, eine Fehde, auf die man sich eigentlich gefreut hat, ein Match, auf das man sich gefreut hat, aber das wurde so stiefmütterlich behandelt irgendwie. Irgendwie kommt mir das so vor, als ob wir da gerade einen Wandel miterleben, was diese Pay-Per-Views und so angeht. Weil sie haben ja, also es gab ja dieses komische Finish bei Night of Champions mit Naja, genau, das wollen sie ja, das rechtfertigen sie ja damit, dass man nur noch 10 Euro für die Geschichte zahlt. Und wenn das wirklich wenn die Gerüchte stimmen, dann ist das natürlich schon ein drastischer Wandel, weil man halt früher immer gesagt hat, ein Pay-Per-View muss auch einen Finish haben. Ich meine, ich habe kein Problem damit, sage ich gleich von vornherein. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, aber man muss aufpassen, dass man halt nicht so eine etwas besser besetzte Raw-Ausgabe daraus macht, aus so einem Pay-Per-View. Mhm. Das, ja. Also ja, sie haben aber sogar ein Problem, ein Main Event zu booken. Das siehst du ja jetzt schon. Dritte Frage, sollte gerade jetzt der NXT-Nachwuchs eine Chance bekommen und in die Main-Shows nachrücken? Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade ein guter Moment. Du hast jetzt noch genug Zeit für WrestleMania. Weißt du, was es ich meine? Ist, ja, es ist immer ein guter Moment, aber was ich, glaube ich, entscheidend finde, ist, dass du wissen musst, wo du mit denen hin willst. Also jedenfalls ja. Erstmal jetzt, sag ich mal, bis zu WrestleMania. Also einfach mal so, ja, hier, Sami Zayn, Adrian Neville, keine Ahnung, raus mit euch, macht mal. Und dann sind die bei WrestleMania, keine Ahnung, in irgendeiner 40-Mann legendären Arschloch-Battle Royale da bei der Pre-Show zu sehen. Darauf habe ich keinen Bock. Also es muss schon irgendwie mit Sinn und Verstand sein. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme aktuell für die WWE. Dass die ja, nicht wissen, wohin genau. Sie mit den Jungs sollen. Da wird's einem natürlich Angst und Bange, ne? Wenn sie es nicht mal geregelt kriegen, Raw-Ausgaben zu booken. Ja. Dann fragt man sich natürlich auch, sind sie überhaupt in der Lage, Leute richtig aufzubauen? Guck dir das mit Bray Wyatt an. Kein Jahr haben sie es geschafft. Sie haben es echt, sie waren so unkreativ, dass sie ihn echt in einem Jahr mit seinem wirklich guten Gimmick völlig verbrannt haben. Ja, man hatte das Gefühl, dass das Gimmick beerdigt wurde mit der John Cena-Fehde. Da hat er seinen Zenit erreicht und jetzt Schleck unterm Marsch. So. Es wirkt fast so, als wenn es so bereitet wurde für John Cena, ne? Dass man ihm nochmal so ein schönes Programm geben konnte. Also es ist. Ich glaube, du brauchst Glück und musst viel so von dir selber irgendwie damit einbringen können, sage ich jetzt mal, weil das ist ja dürfen, ja, also es wäre eine super Zeit, mal frischen Wind da reinzublasen und auch andere Wrestler zu präsentieren, halt auch von der Statur her und so andere Wrestler und mehr diese Indie-Wrestler einzusetzen, weil diese Gedankenwelt, du brauchst riesen auch, Muckis und so, es ist zwar cool, aber muss nicht sein. Auch da ist was hier im Punk wieder so ein Wegbereiter, ne? Absolut, ja, das ist definitiv so. Shadow Rush hat uns geschrieben und er sagt, sehr unterhaltsame Ausgabe und top, dass ihr euch wieder mit dem Wrestling befasst und dazu Ausgaben rausbringt. Meine Frage kommt allerdings aus einem anderen Bereich und zwar würde ich Chris bitten, mal ein Update zwecks 4 Ecken 2 Elfer zu geben und wann man dort mal wieder mit einer Ausgabe eventuell rechnen könne, beziehungsweise wie dort der Stand der Dinge ist. Ist ja schon eine Weile her mit der letzten Ausgabe. Ich habe mal auf Twitter so ein bisschen mit einigen Leuten hin und her geschrieben, aber definitiv auf Facebook, Twitter oder sonst irgendwo kein waschechtes Statement irgendwie mal rausgeballert. Pocho und ich, oder beziehungsweise in erster Linie ich, habe keine Zeit mehr. Ich habe keine Zeit mehr, am Wochenende großartig die Bundesliga zu verfolgen. Muss auch ehrlich sagen, bis auf Bayern interessiert mich da wenig. Ich gucke fast keine spanische und englische Liga mehr, was eigentlich immer so der Shit war. Ich habe immer die beiden großen Ligen geguckt und dann die Bundesliga, paradoxerweise. Aber ich schaffe es höchstens mal, Bayern noch zu gucken. Ansonsten ist momentan leider zu viel los bei mir so in meiner Welt. Es tut mir wirklich leid, aber aus der Welt ist das Ding definitiv nicht, aber da müssen wir definitiv mal die Winterpause abwarten. Du hast ja auch ein bisschen Bock auf 4 Ecken 2 Elfer, Ricky, ne? Aber ehrlich gesagt, ich habe aktuell wenig Zeit und Energie für dieses Projekt. Jetzt habe ich ja auch noch Padman, da würde man sagen, ja, dann lass doch das weg, aber das ist halt so eine Geschichte, da habe ich seit 5, 6 Jahren schon mal wieder Bock drauf gehabt, einen schönen Gaming-Podcast zu machen. Der kommt ja auch relativ selten und so. Also das ist, ich bin definitiv podcastmäßig ausgelastet, wie man bei MMA Radio jetzt mitbekommen hat, dass ich das eine oder andere Mal nicht da war. Aber ich glaube, das dürfte mein Statement sein, dass es einfach zeitlich und auch interessenmäßig da so ein paar Verschiebungen gibt bei mir aktuell. Das Chemieklo hat geschrieben. Ja. Sehr gute Ausgabe. Meint ihr, die WWE bookt auch in Hinblick auf die aktuelle Raw nach dem Prinzip, gibst du mir, hast du keine, gibst du eine, hast du zwei? Gibst du eine, hast du zwei? Vielleicht muss ich darüber auch gar nicht nachdenken. Danke für die Antwort. Bitte weitermachen, das Chemieklo. Das Chemieklo, der Name ist schon großartig. Es stimmt, das Chemieklo. So buckt die WWE. Gott, Tumbleweed rauscht gerade durch meinen Kopf. Ja, ich bin immer noch konsterniert. So, ja. Das waren die Fragen für heute. Im Chat hat's verstanden. Was? Ja, das waren die Fragen, okay. Schön, das ist wirklich wunderschön mit den Fragen. Das ist wunderschön. Also, es sei denn, es gibt irgendwelche Leute, das muss ich nochmal kurz sagen, ey, schreibt alle, wir lesen alles vor, bis auf Leute, die sich mit mir in Hannover treffen wollen und mir irgendwie einen Pimmel fassen wollen. Da stehe ich gar nicht drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann darf ich aber auch nicht mehr schreiben. Ja, aber bei dir ist es ja eine Ausnahme. Weil ich selber einen großen Pimmel habe, du weißt. Bei ausgewählten Leuten war ich wirklich eine Ausnahme. Und ja, ich habe sich am Pimmel fassen. Und ich freue mich schon, wenn ich jetzt am Wochenende wollte ich ja jemanden Apple Store bei uns in Hannover. Ich glaube, lasse ich. Gehst du lieber in einen Samsung-Laden? Geh ich lieber in einen Samsung-Laden. Nämlich bessere iOS. Ja. Was würde ich noch sagen? Ja, also schickt weiterhin Fragen. Ich finde es, und der Chris hat es ja auch gerade gesagt, wirklich großartig und das bringt halt immer wieder zu neuen Gedankengängen und so. Und ihr könnt die Fragen auf YouTube und unter die Ausgaben schreiben, ja? Und man muss natürlich sagen, wie das Chemieklo gerade, bitte das nächste Mal Fragen stellen, die man noch versteht. Nee, man kann ihm keinen Vorwurf machen. Denn dass wenn wir zu dumm sind. Nee, er hat sich einfach mal auf so eine Raw-Ebene begeben. Und ich glaube, genauso denkt ein Raw-Writer. Ich glaube, ein Raw-Writer hätte sofort gewusst, was er damit meint. Ja. Also, wie gesagt, schickt weiterhin Fragen unter die YouTube-Ausgaben, also unter das jeweilige Video könnt ihr das natürlich schreiben auf Twitter an @mmaradio.de, facebook.com/mmaradio.de, da könnt ihr da Fragen schicken. mail@mmaradio.de, da könnt ihr auch Fragen hinschicken. Oder bei Moonsault, da haben wir einen eigenen Thread, oder ihr schreibt es direkt unter die Ausgabe, mmaradio.de, und das müsste jetzt, Mensch, ich muss jetzt eh gleich bei uns auf die Seite, kann ich mal gucken, ich glaube die 116 ist das jetzt, na, lädt, so, mmaradio 116, genau, also wenn ihr direkt unter die Ausgabe eine Frage schreiben wollt, dann mmaradio.de/116, und diesen Link könnt ihr euch auch gleich merken, denn da findet ihr natürlich dann auch wieder die Möglichkeit abzustimmen für unsere Top 5 WWE Pound for Pound Superstars of the Week Abstimmgeschichte, nenne ich das jetzt einfach mal so. Denn ich glaube, das muss ich nie nochmal erklären. Wir küren jeweils 5 Superstars, die uns in der letzten Woche gut gefallen haben. Jetzt in dem Fall sind es halt die letzten 3 Wochen. Also so bin ich die ganze Sache ein bisschen angegangen. Und ihr könnt dann aus den von uns sozusagen aufgestellten Typen auswählen und selber nochmal Punkte verteilen. Beim letzten Mal, Chris, du wirst dich nicht mehr dran erinnern, wer da alles so zur Auswahl stand, deswegen sage ich es dir. Ach so, ich wollte kurz nochmal wen grüßen. Grüß mal. Ich grüße hiermit ganz offiziell und recht herzlich die Mama von Maren, die jetzt gerade auch mit zuhört. Ist derbe peinlich. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie beim NDR, dieses Wunschkonzert. Aber egal, der Grüßer erzähl mal weiter. Ist der Feind des Hörers. Birgit, huhu. So. Biggie. Die Biggie. Also letzte Woche, nicht letzte Woche, bei der letzten Ausgabe standen zur Auswahl Sami Zayn, Adrian Neville, Paul Heyman, Hideo Itami, Kalisto, Tyson Kidd und Charlotte, also sehr geprägt von NXT TakeOver. Und es haben wirklich knapp 200 Leute abgestimmt. Das ist natürlich hervorragend. Macht weiter so. Und die meisten Stimmen konnte Sami Zayn auf sich ziehen. 57 Stimmen, dann Adrian Neville, Paul Heyman, Hideo Itami, alle mit so um die 25 rum. Charlotte und Tyson Kidd mit knapp unter 20 und Kalisto leider nur 6 Stimmen. Ah. Das gibt's doch gar das nicht. Wird noch. Der typische Underdog, der es nicht gepackt hat. Chris. Ich würde sagen, diese Stimmen, die da abgegeben wurden, die zählen wir praktisch jetzt zum nächsten Rating mit dazu. Mhm. So habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Und ich hoffe, dass wir jetzt wieder regelmäßiger senden. Beziehungsweise, es war jetzt ja auch nicht so, dass da jetzt wahnsinnige Dinge passiert sind in den letzten Wochen. Also, ja, das ist dann auch mal okay, wenn wir mal eine Woche oder 2 Pause haben. Aber wir ziehen es jetzt einfach weiterhin so durch. Jetzt muss ich hier mal gucken, meine Top 5, hier haben wir sie. So, jetzt gibt's natürlich neue Top 5. Ich kann schon mal vorweg schicken, diesmal habe ich wirklich so eine riesen Auswahl gehabt, was die hinteren beiden Plätze angeht. Ich hatte derbste Probleme, überhaupt auf 5 zu kommen. Also ich kann dir mal sagen, wen ich nicht reingewählt habe. Okay. Wer es nicht geschafft hat bei mir, Rusev stand mal zur Auswahl, hat es nicht geschafft, Charlotte hat es nicht geschafft, Hideo Itami hat es nicht geschafft, Adrian Neville hat es nicht geschafft, der wird schon interessant, Mark Henry hat es nicht geschafft, Randy Orton, Sami Zayn und Seth Rollins, alle haben es nicht geschafft, obwohl sie mal zur Auswahl standen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wer hat sich diesmal qualifiziert? Ich fange einfach mal an mit meiner Nummer 5, Chris. Ja. Und meine Nummer 5 ist jemand, den ich wirklich lieben gelernt habe in den letzten Wochen. Das ist Tyson Kidd. Das ist für mich, also momentan würde ich sagen, fast mein Lieblingswrestler so. Also was das Wrestling an sich angeht. Ja, der mit Sicherheit, man kann fast sagen, der beste Worker am Roster. Das war schon immer, denke ich mal, aber das nie in Frage. Ja. Genau. Aber mittlerweile klickt der auch als Charakter bei mir total. Und ich fand zum Beispiel seine Reaktion so geil bei diesem Match, als Nettie. Genau, als sie ihn rausgeholt hat, hier guckt er dieses Steven-Match an und er dann mit seinen Kopfhörern und so, das fand ich großartig. Deswegen Tyson Kidd kriegt von mir ein Pünktchen. Wer ist bei dir auf der 5? Bei mir auf der 5, die Mama von Maren. Nein, die bei mir auf der 5 ist Damien Mizdow, selbstverständlich. Weil er einfach der Beste ist. Okay. Was ist er? Comedy-Character, was denn? Da ist. Achso, ich dachte, du bist gerade weg gewesen. Okay, bist nee, wieder da. Er ist einfach nur ein Comedy-Character. Und ich glaube, da steckt viel Potenzial drin. Und die Brooklyn Crowd hat es gerafft, dass er einfach der viel coolere ist von den beiden. Ich habe übrigens Damien Sandow jetzt praktisch als Namen aufgenommen, weil der, glaube ich, schon mal Punkte von uns bekommen hat. Ja. Deswegen, wer für Mizdow ist, kann ist auch ja für Sandow. Mensch, ne? Genau, so sieht's. Aber was haben sie gechantet? Miss is better? Nee, Sandow. Mizdow is better. Ja. Und es war auch so geil, als Mizdow oder Sandow, wie auch immer, dann Sheamus diesen Punch verpasst hat und das ganze Publikum völlig durchgedreht ist. Und als dann im Gegenzug Sheamus sein Comeback starten wollte, ist die ganze Crowd hat ihn ausgebuht und ist total ruhig geblieben dann wieder und ist gar nicht auf ihn eingegangen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Bei mir auf der 2, überraschend. Auf der 2, auf der 4, bleib mal ganz ruhig. Auf der 4 mit 3 Punkten. Ist Triple H. Oh. Ja, pass auf, das ist ganz einfach für mich. Triple H, also irgendwie geht der manchmal so ein bisschen unter, aber der hat für mich wirklich in den letzten Wochen ganz konstant seine Lines rübergebracht, hat auch immer wieder so lustige Parts mit dabei gehabt und ich habe mir so gedacht, gerade bei Raw dann und lustigerweise bei dem Segment, das du scheiße fandst, nämlich mit John Cena, da habe ich mir so gedacht, der wird viel zu wenig gewürdigt in seiner Rolle und habe gedacht, den wähle ich jetzt mal so solidarisch auf der 4. Das erste Mal jetzt, ne? Ja, Triple H, bei mir 3 Punkte. Pocho has entered the chat. Hello, Pocho. Pocho! Was machen wir? Jetzt kommt deine Nummer 4. Meine Nummer 4 ist Dean Ambrose. Sehr weit hinten, oder? Oh. Die Zuhörer können es ja rausreißen. Sie können ja dann die abstimmen Zuhörer unter mmaradio.de/116. Ja. Ja, Dean Ambrose haben wir heute schon genug drüber geredet. Top Performance in Brooklyn, im Barclays Center. Das stimmt. Da muss man, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Bei mir die 3. Und jetzt schon mit 7 Punkten gesegnet. Und eigentlich sogar mit 8. Damien Mizdow! Es ist für mich, er war bei mir, sag ich dir, bis Montag auf der 1. Weil, pass auf, ich sag dir auch warum. Jedes Mal, wenn ich diesen Typen gesehen habe, habe ich ein Schmunzeln oder ein Lachen auf dem Gesicht. Ja. Das ist einfach so großartig, wenn er im Hintergrund den Mist nachmacht. Und vor allen Dingen, man merkt auch, er selbst so, denkt sich auch nur, Alter. Er also, zieht halt einfach durch, den Scheiß. Er zieht halt einfach durch, Mann, und denkt, Alter, was für ein Scheiß. Aber eigentlich auch mache ich es viel geiler als mit selbst. Ja, und ich fand auch, wie er da, es gab mal so eine Situation vor 2 Wochen oder vor einer Woche bei Raw, als The Miz draußen seinen Fuß so zählen musste und er das halt auch gemacht hat. Ja, und das ja. sieht so geil aus. Ich freue mich auf jedes Segment mit Damien Sandow und The Miz und es liegt an Damien Sandow. Der Typ ist eine Wucht. Ich finde ihn so unglaublich super. Und wäre Montag nicht Montag gewesen, hätte ich Damien Mister sogar auf der 1 gehabt. Ich hatte bis vor der Raw-Ausgabe auch noch eine andere Nummer 1. Ja. Die ist jetzt bei mir auf die 2. Dann gucken wir mal, was deine 3 ist. Meine Nummer 3, First Shocker of the Night, Enzo Amore. Ich habe mich verliebt in den Burschen. Ich habe mich verliebt. Aber weißt du, wenn er mich erinnert? Nee. Komm, denk mal ein bisschen nach. Eddie. Ja, ein bisschen schon. Stimmt, so ein bisschen. Ja. Optisch hat er manchmal so einen leichten Touch, aber also im Gesicht. Optisch und auch großartig, der Typ. Großartigster Typ. Enzo Amore. Fantastisch. Ja, ich mag den auch bei NXT. Ich habe aber pass mal auf, eigentlich muss man da gar keine Befürchtung haben. Ist doch okay, wo es jetzt ist und ist bei NXT gut und fertig. Man muss sich da eigentlich immer gar keine Gedanken machen, wie das bei Raw. Warum denn nicht? Ja. Man möchte natürlich schon, dass der den nächsten Schritt macht und dann auch bei Raw fett abgefeiert wird. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert bei den Hauptshows. Ich weiß irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, dass das... Ist ja... Kannst du nicht sagen. Auch bei Emma, ne? Ja, genau. Bei Emma ist auch das Ding. Bei NXT ist es super, aber sobald sie dann da bei Raw auftritt, ich meine, da kommt die Musik und ich klicke so kurz drauf und denk so, oh, cool. Und denk mir dann, ja... Und bei NXT hält sich halt dieses, oh, cool, lustig oder so, weißt du, also das... Ich bin gespannt, Ich mag den bei NXT und auch seinen Kumpel, wie heißt der Kumpel, wissen wir nicht mehr. Big Cass? Irgendwie so, genau. Und auch jetzt mit der Tussi und so. Es ist immer lustig, die Videos. Doch, gefällt mir auch. Das ist, eine gute Wahl. Meine Nummer 2, Chris, und 15 Punkte. Jetzt gehen wir schon langsam ins Eingemachte, ist The Rock. Was? The Rock. Auf der 2? Ist auf der 2. Warte, der Klosskopf. Ich sag dir auch warum. Also natürlich wäre er, wenn wir jetzt letzte Woche und vorletzte Woche eine Ausgabe gemacht hätten, wäre er auf der 1 gewesen. Aber ich kann das nicht unberücksichtigt lassen, was in den letzten Wochen alles so passiert ist. Deswegen ist The Rock bei mir nur auf der 2. Okay. Bin schockiert. Ob meines Markout-Moments kann man, glaube ich, schon einiges eruieren. Aber bei mir auf Platz 2, ich glaube, guck dir den Chat nochmal an, gleich ist er leer, weil alle nur noch mit dem Kopf schütteln und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Paige hat sich unfassbar entwickelt. Optisch, muss man fast sagen, Schnitte, eine absolute Schnitte. Dann im Ring auch absolut großartig, wirklich, finde ich fantastisch. Und dann charismamäßig, beziehungsweise auch Mic-Work-technisch, der neue Finisher sowieso, finde ich auch gut. Super, super gut. Paige und ich, wir sind Buddies jetzt. Finde ich gut. Platz 2. Es schockiert dich ein bisschen, oder? Kannst du nicht verstehen? Nee, das will ich nicht sagen. Ich finde Paige jetzt nicht wahnsinnig schlimm oder irgendwas. Aber ja, ich finde, dass sie eigentlich jetzt aktuell in dem Angle nicht viel gewonnen hat, auch jetzt mit der Geschichte mit, wie heißt Alicia Fox? Was heißt gewonnen? Ich finde, sie hat sich von Alicia Fox profitiert sie überhaupt nicht. Aber sie hat sich so als solches wirklich entwickelt. Bei mir ist es eher so, also wenn ich von meinem Gefühl ausgehe, stagniert sie sogar noch im besten Sinne. Also warte mal, ich suche kurz mein Sprachzentrum. Da ist es. Brauchst du nicht mehr lang. Komm, stagniert? Naja. Ja, nee, das muss ja auch nicht so sein. Also so kommt es mir halt vor. Es ist halt für mich nicht, wenn Pages Musik ertönt, ist es für mich halt mittlerweile wirklich so, dass ich mir denke, oh, ja, machst du irgendwas anderes. Also es ist nichts Besonderes mehr so, wie es dann mal eine Zeit lang war, als Page aufgetreten ist. Aber das kann auch sein, dass ich einfach von dieser ganzen Diven-Geschichte, ich gucke mir ja jede Total Divas-Folge an, dass ich davon irgendwie so ein bisschen ausgezehrt bin, was Frauen angeht. Gott sei Dank ist sie nicht dabei. Noch nicht. Sie arbeiten ja daran, dass sie dabei sein soll. Ja, echt jetzt? Ja, ja. Ich habe gerade meinen neuen Stift kaputt gemacht. Ja, kaufst du dir einen neuen. So, jetzt kommen wir zu Nummer 1. Also die 2 von dir war schon groundbreaking, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir die Nummer 1. Ja. Dean Ambrose, ganz klar. Also Dean Ambrose ist für mich der Lichtblick bei diesem ganzen Schwachsinn, den ich da jeden Montag oder jeden Dienstag mir angucken muss. Und alles hat Hand und Fuß. Es gibt wenig zu kritisieren, außer dass John Cena ihn immer behindert, wo es nur geht. Aber ja. Torpediert in seinem Können, in es seinem ist Schaffen. So. Allein jetzt diese Vorstellung, guck mal, dieses Match, wenn sie jetzt wirklich dieses Contract on a Pole Match machen bei Hell in a Cell. Wenn es wirklich jetzt so ist, dass sie das als Stipulation. Was für ein Contract und was für eine Pole? Es gibt jetzt es gibt die Gerüchte. Es gab bei den SmackDown Tapings jetzt ein Segment bei Miz TV, da hat The Miz gesagt, dass das Match zwischen Dean Ambrose und John Cena eine Stipulation bekommt und die Stipulation sei Contract on a Pole. Also da würde dann ein Contract hängen und der Contract berechtigt dich zum Hell in a Cell Match gegen Seth Rollins. Was? Und es macht in gewisser Hinsicht Sinn, weil man könnte Dean Ambrose einen Sieg geben, ohne dass er John Cena pinnen muss. Da sind wir wieder bei diesem Schwachsinn. Aber ich finde diese Matchart total beschissen und es ist halt wieder so eine Matchart, die nur dafür da ist, um John Cena irgendwie besser aussehen zu lassen und Dean Ambrose eigentlich nur wieder, vielleicht nicht unbedingt Charlotte, aber auch nicht das bringt, was man ihm vielleicht jetzt geben müsste, ja, um ihn jetzt irgendwie groß darzustellen und bedeutenswerter zu machen. Und deswegen sage ich, John Cena John Cena könnte der Abgrund sein, in den Dean Ambrose die ganze Zeit blicken muss. Und du weißt, wenn man zu lange in den Abgrund blickt, blickt irgendwann der Abgrund zurück. Das dumme Schwein, Alter. Der Abdruck so, Abdruck auch. Oh Gott, lass uns die Sendung bitte schnell über die Ziellinie bringen. Und wer ist bei dir auf der 1? Oh Gott, ist eine Riesenüberraschung. Es ist eine Riesenüberraschung. Es ist fucking Klopskopf. Dwayne Johnson, The Rock. Natürlich, es war großartig. Er hat abgeliefert. Was willst du? Man muss einfach sagen, er war an dem Abend der beste Performer. Auch wenn das er nur. Muss man definitiv so sehen. Ja. Aber ich muss dich jetzt mal fragen. Du hast zu mir vorhin gesagt, als wir telefoniert haben, die 1 war damals noch Paige auf der 1. Ja. Ah, okay. Ja, da wäre ich, glaube ich, direkt vom Glauben abgefallen. Und auch vom Stuhl. Damit kann ich leben. Also, wir fassen zusammen. Dean Ambrose, The Rock, Damian Sandow, Triple H, Tyson Kidd, Paige, Enzo Amore. Und das war's. Stehen zur Auswahl, geht auf mmaradio.de/116. Das komplette Rating oder Ranking könnt ihr natürlich euch auch angucken. Dazu geht ihr am besten auf mmaradio.de/WWE-Rankings und da führt Paul Heyman, ich habe natürlich jetzt die 9 Punkte noch nicht dazu gerechnet. 166 Punkte, ja. Vor Randy Orton, der da auch keine Punkte dazu bekommen hat jetzt. Nee. Adrian Neville hat, glaube ich, bei unserem Ranking Zuschauer-Dingsbums ein paar Punkte abgeholt. Aber ansonsten kommt da wieder viel Schwung jetzt in die ganze Geschichte. Die Hütte, ja. So, das war's soweit für heute. Ich muss mal das ganz gucken, ob ich noch... Ah nein, ich habe noch ein Ding. Ja. Eigentlich, one more thing? Ja, eigentlich bräuchte ich dich dafür in Bestform. Und du hast ja gerade gesagt, du bist schon ausgestiegen. Ich muss aber wirklich mal die Schuld auf andere schieben. Macht ja nichts. Aber was hast du denn vor noch für ein Ding? Ja, es waren zwei Dinge, die ich mir noch notiert habe, aber die liegen schon ein bisschen weiter zurück. Und zwar ging es nochmal um dieses WWE 2K14 Spiel. Und zwar um 15. dieses meine Karriere-Dings da. 15, ja, richtig. Hast du dir das mal angeguckt? Mm-mm. Okay, dann braucht man darüber gar nicht viel reden. Ja, Corey Graves, Adrian Neville, Sami Zayn und Bo Dallas wurden noch bestätigt für 2K15, WWE 2K15. Ah, cool. Ja, ich fand das gar nicht so doof. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man halt diesen Karrierenmodus bei NXT startet und dann kannst du ja da schlecht bei NXT gegen John Cena wresteln. Der Ultimate Fighter lässt grüßen. Ja, ich habe das auch so ein bisschen das Gefühl, dass das dann relativ schnell öde werden könnte. Klingt erstmal nicht schlecht so, dass man sich so hocharbeiten kann bis zum... Ja. Aber ich glaube, das machst du halt einmal auf der drittleichtesten Stufe und dann leck mir am Arsch. Mhm. So, warte mal, ich muss nur kurz abhaken, ob ich hier sonst noch irgendwas habe, was ich unbedingt anbringen wollte. Laut einer Statistik sind 79% der amerikanischen Wrestling-Fans über 18 cool. Jahre. Ach so. Davon sollen 50% bereits das 39. Lebensalter überschritten haben. Was aber noch mal, Jungfrau sind, sein sollen. Das mit Sicherheit. Mit Jungfrau und untenrum auch nicht richtig sicher, unrasiert, ob Mann oder Frau. Ja. Und schwitzend. Und ich höre, dass die Birgit jetzt nicht. Das bestätigt übrigens nochmal ein Ding, was wir bei der letzten Ausgabe nämlich so ein bisschen besprochen haben. Über unrasierte Jungfrauen? Absolut. Siglers Gepäck kommt nicht rechtzeitig am Flughafen an. IC-Belt ist weg. Ja. Wie, echt jetzt? Naja, er hat sein Koffer wurde irgendwie nicht richtig zum richtigen Zeitpunkt geliefert und dann musste er sich so ein Replika da irgendwo holen, weil er keinen Interkontinental-Titel dabei hatte. Dann zwei geile neue Diven. Ich habe hier hingeschrieben. Joanna Dadio und Sarah Schreiber sehen geil aus. Das haben wir noch. Raw Script 80 Minuten vor der Show komplett geändert. Noch während der Show wurde am Script geschrieben, da haben wir drüber gesprochen. Prince David heißt Finn Baylor und die letzte News, David Baumüller, jetzt habe ich den Nachnamen gesagt, hat uns 10 Euro gespendet. David, vielen, vielen Dank. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, findet ihr einen Knopf. Es wurde gerade zurückgeklatscht, warte mal. Vielen Dank da draußen. Was? Draußen haben die Leute zurückgeklatscht vor der Tür. Das ist schön. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, mmaradio.de, dann gibt's rechts so einen Button, dass man uns Spenden zuwerfen kann. Wir nehmen sie gerne und machen damit sinnvolle Sachen. So, die Top 5 WCW-Wrestler, die gibt's irgendwann, aber nicht heute. Ja, gut zu wissen, dass wenn ich hier das Fenster aufhabe, anscheinend komplett Hannover einen Livestream hat von mmaradio. Da bin ich mir sicher, dass das so ist. Ja. Ich bin mal gespannt, ob sie nächste Woche Mittwoch auch zum Einschalten kommen werden. Chris, gibt's da schon genauere Informationen? Es kommt drauf an, mit welchen Leuten ich so telefoniere, aber ich gehe davon aus, es hat mir wirklich derbe viel Spaß gemacht, auch wenn ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich so erzählt habe, weil mein Hirn verschrumpelt ist. Ich finde schon, wir sollten das mal ins Auge fassen. Dann lasst euch überraschen, ihr erfahrt natürlich alles auf den diversen sozialen Medienkanälen. Genau. Ja. So, tschüssi. Tschüssi. Listen to non-BG, you're a good motherfucker.